Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohrennahrung. Diesmal sozusagen angelehnt an die Teefolge habe ich wieder was mit Getränken mir rausgesucht, allerdings diesmal mit alkoholischen Getränken. Und zwar soll es diesmal um Whisky gehen und da habe ich mir zwei wahre Experten eingeladen. Das sind nämlich der Max und der Tobias. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ihr beiden, kann man sagen, seid so Whisky-Liebhaber. Oder? Ja, doch. Schon. Liebhaber auf jeden Fall. Experten mit Vorbehalt. Ja, ich sage immer Experte im Vergleich zu mir. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, wir trinken sehr gern Whisky und beschäftigen uns auch mit der Materie und machen vor allen Dingen auch einen Podcast, der sich auch mit dem Thema Whisky beschäftigt. Genau, den New Spirit Casters. Der. Ja, genau. Da habe ich mich ja, als ich das gelesen habe, habe ich so irgendwie New Spirit Casters, da habe ich irgendwie so gedacht, die machen bestimmt voll was Esoterisches, ne? So New Spirit, das ist bestimmt irgend so ein Voodoo, ne? Ja, gern auch mal mit Indianern zusammensitzen und Whiskys verkosten. Genau. Feuerwasser. Geht einfach nur darum, dass das neue Destillat quasi, was frisch aus der Brennblase kommt, ist halt der New Make Spirit oder New Spirit und darum dann einfach der Name. Ach so, also das heißt, der Spirit ist so der Geist, der im Whisky lebt, irgendwie so ein bisschen so. Ja, halt einfach Schnaps, denke ich. Ach so, mal. Okay. Der ist halt einfach so, das. Also im Prinzip der Schnaps, bevor der dann im Fass gelagert worden ist und gereift ist zu dem, was man dann nachher als Whisky trinkt. Ach so, also da ist noch, das ist praktisch noch gar kein Whisky in dem Sinne, sondern es ist einfach nur das, was man mal durch einen Destillatskolben irgendwie gejagt hat. Genau, das ist auch eine, also ganz normaler, klarer Brand. Ah, okay, also so wie, weiß nicht, Kuschwasser oder sowas. Okay. Ja, riecht halt nur sehr, also riecht sehr, also kommen wir ja später vielleicht noch drauf, wenn wir ein bisschen über die Herstellung von Whisky reden, ist halt ein sehr, ja, so malziges Aroma, was dann einfach da in Schnapsform vorliegt, sag ich mal. Okay, kann man das auch schon trinken? Also klar, können schon, aber macht das auch was her? Schmeckt das nach was? Oder will man das nicht? Na, ist noch sehr scharf, weil es halt so 65-70% hat. Ja, und die Aromen sind noch sehr einschichtig, sag ich so. Okay. Weil der Whisky ja erst durch die Reifung dann eine gewisse Tiefe kriegt. Okay, da kommen wir dann nachher nochmal zu, ja. Genau. Genau, ja. Aber erstmal, wie kommt es überhaupt dazu, dass ihr euch so für Whisky interessiert? Ist das halt irgendwie so entstanden oder gibt es da irgendwie so eine Vorgeschichte zu? Ja, also bei mir jetzt einfach damit angefangen, ich habe mir selber mal nach meinem Abitur eine Flasche, in Anführungszeichen, guten Whisky dann gekauft, also Highland Park, so um die 30 Euro lag der damals, der 12-Jährige. Weil ich den mal irgendwann in der Kneipe probiert hatte und lecker fand und habe gedacht, ja, gönne ich mir mal die Flasche jetzt quasi so zum Abitur, schenke ich mir die selbst. Und ja, habe die dann nach und nach aufgebraucht und irgendwann haben wir dann rausgekriegt, dass wir beide auf Whisky abfahren und dann hatten wir uns dann gegenseitig quasi und haben als ja zusammen dann einfach das noch ein bisschen mehr verfolgt und ein bisschen intensiver sind wir dem dann nachgegangen. Ja, und weil alleine trinken ist halt langweilig, dann haben wir halt immer zusammen probiert und uns dann immer weiter in die Materie eingearbeitet. Also sprich, ihr hattet am Anfang eigentlich auch keine Ahnung und habt dann halt durch die verschiedenen Nuancen und Geschmacksrichtungen habt ihr dann rausgefunden, was da so die Unterschiede ausmachen. Genau, einfach durch die breite Masse probiert. Und ja, das kann ich auch eigentlich nur jedem raten, dass man einfach mal, ja, probiert und dann merkt man schon, was gut ist und was halt eher nicht so. Also Jack Daniels, ist. Oder? Ist schon, das ist eure Empfehlung, würde ich sagen, oder? Ah, geht so. Das ist aber diplomatisch formuliert. Man merkt vor allen Dingen halt auch, was einem selbst schmeckt. Also es gibt auch Whisky, der ist sehr gut gemacht und ist ein guter Whisky, das erkennt man dann auch, wenn man den probiert, aber der kann ja trotzdem vom Geschmack her einfach nicht so das sein, was man selbst sucht oder was einem selbst so wirklich schmeckt. Und das kommt dann eben auch über die im Laufe der Zeit einfach, wenn man sich dann mal ein bisschen durchgetastet hat und probiert hat, filtert man so raus, was man ja einfach selbst so gerne trinkt. Mhm. Ja klar, also eigentlich wie beim Bier, der eine steht auf Pilz, der andere trinkt lieber Hefe und sowas und Genau, wie beim Bier oder beim Wein oder stimmt, ja klar, ja. Bei allen sonstigen Getränken. Und ist auch nicht unbedingt gesagt, dass wenn die Flasche halt 200 Euro kostet, dass die einem besser schmeckt als jetzt eine, die 30, 40 kostet. Ja, okay, das ist natürlich schon mal spannend, weil man dann natürlich denkt, ah, der ist so teuer, der muss ja gut sein und wenn es halt einem nicht schmeckt, ja okay, das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Also nicht gleich die 200 Euro Flasche kaufen. Genau, also es kann durchaus reichen oder es gibt viele, viele gute Whiskys, die wir auch im Podcast probieren, weil wir uns hauptsächlich ja noch in dem, sag jetzt mal, unteren bis mittleren Preissegment bewegen. Was heißt das? Was heißt das so ungefähr? Ja, 30 bis 70 Euro, würde ich sagen. Okay. Ja. Die Flasche. Die kauft ihr dann meistens zusammen, nehme ich an, oder? Es gibt im Internet kann man in Whisky-Foren oder ja, gibt auf Facebook so Gruppen, dann kann man einfach sich mal so Samples bestellen, 5cl oder 10cl von Leuten, die halt eine riesige Sammlung haben. Ach so, okay. Und dann kannst du dir halt für ja 5 bis 10 Euro mal so ein 5cl Fläschchen, wie ich es dir ja auch geschickt habe. Genau, ja. Einfach mal ja probieren, kaufen, probieren und ja mal einfach verkosten. Und da dann, also das ist so eine unserer Hauptbezugsquellen, sage ich mal, weil wir einfach uns das jetzt auch nicht leisten könnten, jede Woche eine neue Flasche Whisky aufzumachen. Ja gut, das wird wahrscheinlich den meisten so gehen, ja. Ja, eben. Und auch die dann überhaupt nicht leer kriegen würden, weil so viel, ja, stimmt, wir sind jetzt auch nicht jeden Abend, wir trinken nicht jeden Abend irgendwie Whisky, also ich zumindest nicht. Ja, nee. Kann für Tobi nicht sprechen, wir wohnen jetzt zusammen oder so. Aber ich habe immer so 3-4 Flaschen ungefähr zu Hause und brauche die dann jeweils immer so in einem halben Jahr nach Öffnung auf. Der wird ja auch nicht schlecht, oder? Also man merkt, wenn der Whisky länger auf wird, dass er länger auf ist, dass er ein bisschen sich verändert. Mhm. In manchen Fällen, also es kann durchaus sein, dass er so in den ersten Wochen ein bisschen besser wird und dann aber auch irgendwann, ja, der Alkohol geht halt einfach ein bisschen raus und viele Stoffe im Whisky, die oxidieren halt einfach. Ja, oder das gleiche Problem wie beim Wein halt auch. Das gleiche Problem wie beim Wein, nur halt ein bisschen nicht so, ja, nicht so gebremst. Schnell. Ja, genau. Ja. Okay. Also das heißt auch den Beizeiten dann aufbrauchen und nicht irgendwie 5 Jahre rumliegen lassen oder sowas, wenn er mal geöffnet wird. Ja, also das hilft nichts. Okay. Es gibt auch Leute, die füllen dann die Flasche mit Glaskugeln auf und so, dass möglichst wenig Sauerstoffkontakt ist. Ach so, okay. Aber ja, also man kann auch übertreiben. Ich sag mal so, da kommen wir dann vielleicht in den esoterischen Teil vom Whisky, ja? Also. Ja, durchaus auch wie bei jedem, gibt halt Freaks. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat man vor allem bei Getränken, hat man das ja irgendwie immer, ja, so von wegen Tee nur aus der Tasse und die Milch zuerst und so, und dann kann man halt auch sein Whisky mit Glaskohlen auffüllen, wenn man das will. Ja. Ja. Ja, und ganz wichtig, was ich aber gern noch erwähnen würde, natürlich kriegen wir auch häufig Spenden und da freuen wir uns natürlich immer sehr, dass uns Leute ja, einfach mal so ein Sample schicken und sagen, ja, probiert den mal. Ja, das ist da super. Freuen wir uns immer und das ist super nett von den Leuten und ja, ist halt auch ganz gut für uns, weil ich bin noch in der Ausbildung, Max ist noch Student, da ist mal. Oh je, das sind die, ja. Wenn man das halt trotzdem an eine große Sparte an Whisky probieren kann. Ja klar, natürlich, ja. Das ist auf jeden Fall super, ja. Es ist halt auch einfach praktisch, du hast nicht direkt immer so eine ganze Flasche am Hals, sag ich mal. Wenn du einfach nur ein Sample probierst, dann kann auch einfach reichen, der kann auch super lecker sein und dann war es okay, dann hat man den halt einmal getrunken und hat sich auch drüber ausgetauscht und hat dann natürlich noch im Rahmen des Podcasts optimalerweise das in eine Folge eingebaut. Aber man hat eben nicht eine ganze Flasche, die man da rumstehen hat, sag ich mal. Ja klar, vor allem wenn es einem nicht schmeckt, ist doof. Ja genau, und kann dann da auch einfach mal super exotisch werden, ohne da ein zu großes Risiko einzugehen, sage ich es mal. Mhm, ja klar, ja. Und du zahlst halt auch nicht die 200 Euro für die Flasche. Genau. Ja. Okay. Und du hast halt auch die Möglichkeit, einen Whisky, der eigentlich 200, 300 Euro kostet, zu probieren, ohne das Geld dann auszugeben zu müssen, sondern du probierst halt einmal und dann kostet dieses halt, ja, 5 bis 10 Euro. Genau. Das ist auch ganz praktisch. Ja, das stimmt schon. Also ist auf jeden Fall natürlich auch wieder mal eine super Sache, so am Podcasten allgemein, dass es da einfach tolle Hörer gibt, die sowas dann auch ermöglichen. Genau, aber jetzt, bevor wir jetzt noch in Podcast-Meta-Themen verfallen, wo ich natürlich auch immer dazu bereit bin, würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Woraus macht man denn Whisky? Ja, jetzt musst du fragen, welchen Whisky? Ach super, ich wusste, die Sache hat einen Haken. Ja gut, dann müsst ihr mir jetzt sagen, was gibt es denn für Whiskys? Ich kenne nur Whisky. Ja, also du hast ja eben schon den allseits bekannten Jack Daniels angesprochen. Ja, genau. Das zum Beispiel ein Bourbon. Mhm. Ja, und Bourbon wird halt meistens aus Mais gemacht. Aber da wollen wir eigentlich nicht so weit drauf eingehen, weil es gibt halt Whisky aus Mais, aus Roggen, aus was noch? Weizen gibt's auch, genau. Okay. Und aber wo wir unseren Fokus drauf legen und was uns am besten schmeckt und was auch am bekanntesten ist, ist halt der gute alte Scotch. Und der ist aus Gerste gemacht. Genau. Okay, aber das heißt, es sind generell erstmal Getreidesorten. Richtig. Richtig. Und dann im Prinzip halt meistens die Getreidesorten, die man halt einfach zur Hand hat. Also in Kentucky dann zum Beispiel eben Mais, ja, und in Schottland Gerste. Und so wie ja im Prinzip Schnaps überall entstanden ist, wie man da, wo Obstwiesen vorhanden waren, eben Obstschnaps gebrannt hat, dann so auch Whisky entstanden, dass man eben einfach das genommen hat, was man da hatte und das hat vergären lassen und dann destilliert hat. Okay, dann bleiben wir doch mal beim Scotch, der dann aus Schottland eben kommt. Genau, das ist ja so, dass, ja, wo die meisten Leute eigentlich Spaß dran haben. Ja, ist auf jeden Fall schon ein Begriff auf jeden Fall. Also jetzt so irgendwie, weiß nicht, kanadischen Whisky oder sowas, da habe ich jetzt noch nie was von gehört. Also ich. Ja, okay, dann nimmt man also Gerste und was mache ich dann mit der? Genau, die nimmst du erstmal und verarbeitest die mit Wasser weiter. Mhm. Und zwar lässt du die, nennt man das sogenannte Melzen. Die musst du halt dann einweichen lassen, dass die ein bisschen keimt. Und ja, dadurch bilden sich halt noch mehr Enzyme, die dann später in der alkoholischen Gärung wichtig sind. Okay. Also lässt du die, quasi keimen auf so einem, Holzboden sieht man ganz gern mal. Stimmt, mal also ein bisschen guckt. Wie so Waschbretter sieht das aus, ne? Ja, die wird halt so aufgeschichtet auf dem Melzboden. Und dann lässt man die so ein, zwei Tage keimen. Und dann muss die natürlich aber auch wieder getrocknet werden, dass der Wasseranteil wieder ein bisschen runtergeht. Weil, den wollen wir später halt dann nicht. Und wir wollen ja auch nicht, dass sie zu sehr keimt und grün wird oder halt schlecht. Weil kann ja auch durchaus sein, dass sich dann Pilze bilden. Ach so, ja klar, ja. Ja. Ja, und dann kommt eigentlich schon eine ganz essentielle Sache, weil dann trocknet man die halt wieder. Okay. Das nennt man das Darren. Mhm. Und da kannst du jetzt wählen, haben wir später auch einen ganz guten Vertreter. Hast ja bestimmt schon mal was von torfigen Whiskys gehört. Ja, klar, ja. Ja. Da stelle ich mir dann immer vor, dass da irgendwie einer Erde reinschaufelt oder sowas. Genau, da wird dann im Prinzip einfach Torf mit verbrannt in dem Feuer, das dazu genutzt wird, die wieder zu trocknen. Okay. Die Gerste. Und das gibt halt eben dieses typische, rauchig-torfige Aroma. Mhm. Quasi wie wenn du was räucherst. Genau. Ja, also das heißt, ich hänge das so irgendwie auf und unten brennt ein Feuer und der Rauch, der steigt dann halt hoch, wo irgendwie das Torf mit drin verbrannt ist und gibt dem Ganzen dann so ein bisschen auch den Geschmack. Ja, also du hast halt so Körner, also das sind ja alles Körner, Gerstenkörner, die sind halt so ausgebreitet und dann kommt von unten der Rauch und Feuer quasi. Okay, ja. Kann ich auch noch was anderes in das Feuer reinschmeißen außer Torf? Also macht bestimmt, man es. Aber ist nicht gängig. Okay. Hätte sein können, man verbrennt noch irgendwie, weiß ich nicht, es gibt Tollkirsche oder sowas. Nee, ist eigentlich schon ja, entweder trocknest du halt ohne Torf oder halt mit dem Torf auch. Und dann. Und ohne Torf ist dann halt nicht dieser rauchige, dieser torfige Effekt. Okay. Genau, dann bekommst du halt nicht diese Rauchnote. Mhm. Diese, ja. Auch das war wahrscheinlich einfach historisch wieder das, was halt vorhanden war. Und dann hat man eben das Feuer mit Torf, der eh da war, noch ein bisschen, verstärkt oder am Leben gehalten. Und dann gab es eben diesen Beigeschmack als, als Nebenwirkung, sage ich mal. Und ich glaube, damit man einen anderen Geschmack noch reinkriegen müsste, als zum Beispiel Kräuter reinwerfen, dann müsste man solche Mengen da reinwerfen, das ist einfach völlig unwirtschaftlich. Ja, stimmt eigentlich schon, ja. Vor allem die muss man ja auch wieder sammeln und pflücken und dann pflanzen. Genau. Naja, das leuchtet ein. Okay, ja, dann haben wir sie jetzt wieder getrocknet und dann machen wir was mit denen. Genau, und dann hast du quasi so Gerstenmalz. Das wird in manchen Distillen wird es halt noch so in der Distille hergestellt, einfach aus der Gerste und dann halt dieses Malzen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch heute große kommerzielle Melzereien, die dann halt fertig alles schon mal vorbereiten und dann kauft die Distille das fertige Malz quasi. Okay. So, das also ist dann, aber, ist das auch bei teuren Whiskys der Fall oder spricht das jetzt eher für so, ich sag mal, so Discount-Whisky? Ja, ist mittlerweile schon relativ gängig. Okay, also schon. Gibt noch wenige, nur noch relativ wenige Distillen, die selbst melzen. Okay, interessant. Ja, und dann hat man halt dieses Malz und dann wird das halt geschrotet, also ein bisschen zerkleinert. Mhm. Und dann eingemeischt. Heißt einfach wieder mit Wasser. Schon wieder. Okay. Ja, kommt halt wieder Wasser rein. Mhm. Und dann geht's halt, und dann wird das gekocht. Okay. Und dann löst sich halt aus dem Korn die Stärke und wird zu Zucker durch Enzyme und endlose chemische Prozesse. Ja, die sparen wir uns an der Stelle. Die sparen wir uns, das interessiert halt echt keinen. Ja, und versteht auch keiner. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zur Gärung. Okay. Dann wird halt Hefe zugesetzt. Mhm. Ich hoffe, das ist alles so relativ gut erklärt. Ich werde intervenieren, wenn ich kann es mir bisher sehr gut vorstellen. Cool, also wie gesagt, wir haben halt dann das Malz, also das Korn da und das wird halt einfach aufgekocht mit Wasser. Mhm. Dann kommt Hefe hinzu und die Hefe wandelt dann, das kennt man vielleicht noch aus der Schule, einfach den Zucker in der Gärung zu Alkohol um. Okay, stimmt, das ist so dieses plausible Zucker und Hefe, ja doch, das kenne ich noch, ja. Und dieser Aufguss wird dann destilliert, oder? Ja, also wir haben dann so eine Art Bier nach zwei, drei Tagen. Stimmt, ja. Also man hat in den Distillen stehen so riesige Holzbottiche und da ist halt dann wirklich so eine Art Malzbier drin. Ja, stimmt eigentlich. Nur halt mit Alkohol. und das wird halt dann echt einfach abgebrannt. Mhm. Okay. Genau. Und dann haben wir danach diesen klaren Brand, von dem wir vorhin gesprochen haben. Genau, da gibt's dann halt nochmal unterschiedliche Brand oder Formen von den Brandblasen eben, die auch dann einfach nochmal ein bisschen Einfluss drauf haben. Auf den Geschmack und einfach, ja. Okay, inwiefern? Also was macht es den schärfer oder was muss ich mir darunter vorstellen? Du hast halt dann eine größere oder die unterschiedliche Fläche der Brennblase nimmt halt einfach Einfluss auf, ja, wie schnell der Alkohol da abkühlt und auf die Aromatik. So ganz genau kann ich das jetzt auch nicht erklären, weil ich auch kein Brenner bin. ist auf jeden Fall so, dass du jetzt zum Beispiel einen schottischen Whisky, der in einer Pot Still, so nennt man die Brennblasen in Schottland, hast du bestimmt auch mal gesehen, so sind so ganz groß und haben so riesige aus nach oben, sag ich mal. Also du schmeckst da einen Unterschied zu jetzt einem deutschen Whisky, der vielleicht in einer Brennblase gemacht ist, womit auch Obstler gebrannt wird. Also das hat man merkt man dann ganz gerne bei deutschem Whisky. Mittlerweile gibt es ja in Deutschland mehr Hersteller von Whisky als in Schottland, weil jeder, der irgendwie sowieso Obstschnaps hat, jetzt auf den Whisky-Zug auch noch aufgesprungen ist. Ach so. Die schmecken aber ganz gerne tatsächlich einfach mal schon ein Stück weit in Richtung Obstschnaps. Einfach weil die Struktur der Brennblasen dann nochmal eine andere ist und das so ein bisschen diesen typischen klaren Obstler-Geschmack mit sich führt. Okay, verstehe. Das heißt, das ist einfach auch wieder so eine Sache, die halt im Prozess für einen Außenstehenden eigentlich nicht groß wirkt, aber halt geschmacklich dann schon eine große Auswirkung darauf hat. Das heißt, genau, also das heißt, so eine große Whiskybrennerei wird dann, nehme ich mal an, wenn die, ich nehme an, eine große Whiskybrennerei, die machen wahrscheinlich ja auch mehrere verschiedene Whiskys, oder machen die nur einen? Ne, die machen häufig, haben die mehrere Abfüllungen. Genau, ja. Und dann nehme ich an, haben die dann ja auch für diese von diesen Brennkolben wahrscheinlich für jeden Whisky eben nur die und werden die nicht irgendwie hin und her wechseln oder da Produktion. Nee, genau, ja. Prinzipiell ist das so, dass wir die Brennblasen, und das sind meistens, ja, also ich war jetzt zum Beispiel, ja, ist jetzt komisch beschrieben, aber es in einer bayerischen Distillerie, die haben halt zwei Brennblasen für den Vorbrand, weil, also der Schnaps wird halt mehrmals gebrannt, ja, zweimal. Ja. Zwei für den Vorbrand, eine für den Feinbrand. Mhm. Da ist aber alles gleich noch. Also der Schnaps wird für alle Whiskys verwendet. Ach so. Weil der geschmackliche Unterschied ergibt sich dann aus der Lagerung in unterschiedlichen Fässern mit unterschiedlicher Dauer, und dadurch kriegst du dann also die geschmackliche Vielfalt und die unterschiedlichen Whisky, sag ich mal. Okay. Ja, genau. Und ja, auch schottische Destillen haben einfach ganz oft so eine bestimmte Palette an Standard-Whiskys, also auch so 4, 5, die einfach sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass sie eben in unterschiedlichen Fässern gelagert worden sind und deswegen eine unterschiedliche Richtung, sage ich mal, eingeschlagen vom Geschmack her. Also da können wir ja dann jetzt vielleicht so einfach zum nächsten Schritt kommen. Ja, genau, also, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber praktisch dann heißt es, weil ihr jetzt gerade gesagt hattet, bei dieser bayerischen Brennerei, wo dann eben das Grunddestillat sozusagen für alle Whiskys gleich war, das ist bei einer schottischen Brennerei auch schon mal nicht so, da schmecken auch schon diese Destillate dann danach schon unterschiedlich. Also die haben auch, da kommt auch ein Destillat, woraus dann alle Whiskys der Distille entstehen. Ach so, aber halt die schottische Brennblase, sage ich mal, schmeckt halt anders als die bayerische. Ah, okay, aber die haben aber praktisch auch dieses eine Destillat und diese Unterschiede ergeben sich dann erst durch den nächsten Schritt, in dem sie dann in das Fass gelagert werden. Genau, weil dann kommt halt, wie gesagt, aus den Brennblasen der Schnaps raus. Mhm. Ja, und wird dann eben in Fässer gefüllt. Okay. Und dann eben bestimmt zeitlang gelagert. Und da ist halt eben, entstehen halt große Unterschiede, je nachdem, wie lang die in welchem Fass lagen. Also vorrangig wird dann eben einfach in Eichenfässer gefüllt und die lagern dann erstmal. Und dann ist halt sehr, sehr üblich, dass man zum Ende der Lagerzeit, sage ich nochmal, die Fässer wechselt quasi und der Whisky nochmal in einen anderen Fasstyp gelegt wird, zum Beispiel ein Sherry-Fass. Und dann, okay, was ist bei einem Sherry-Fass anders als bei einem Eichenfass? In einem Sherry-Fass lag ja eine lange Zeit dann der Sherry vorher drin. Über mehrere Jahre meistens, weil Sherry wird ja auch sehr lang gelagert. Und dann haben sich die Geschmacksstoffe von dem Sherry ins Holz eingesogen. Okay. Und wenn der Whisky dann da drin lagert, dann tauschen sich da die Geschmäcker aus. Dann nimmt der Whisky ein bisschen oder manchmal auch sehr viel den Geschmack des Sherrys an. Ah, okay. Kommt dann auch natürlich wieder drauf an, wie lange der dann noch in dem Sherry-Fass liegt. Mhm. Beziehungsweise ob es ein frisches Sherry-Fass ist oder ob es halt schon vorher mit anderen Whiskys belegt war. Und dann gibt es halt mittlerweile, ja, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt mittlerweile wirklich, also an Wein, also an Whiskys, die in Weinfässern lagen, gibt es echt massig an unterschiedlichen Sachen. Okay. Und ja. Vielleicht ganz, also große Richtungen sind halt in Bourbonfässern, wird gern noch gefinisht. Also wo früher halt Bourbon aus Amerika halt drin lag. Es gibt dann aber das sind so auch Vanille. Alles, das sind auch alles Eichenfässer. Alles Eichenfässer. Ja, ja. Okay, okay. Also da macht man nicht irgendwie mal so einen Spaß und nimmt mal, keine Ahnung, Ahorn oder sonst was und es gibt dann andere Geschmacksnote, sondern nee, das immer ist, weil Eiche eignet sich am besten dazu, weil Eiche ist halt sehr hart. Ach so. Sehr witterungsbeständig. Ja, klar. Ja. Und, also das kenne ich jetzt halt vom Wein, da nimmt man halt auch Eichenfässer, weil, also wenn du jetzt so ein Kiefernholz nehmen würdest oder so, da ist halt sehr viel Harz drin und dann schmeckt halt das Produkt, was in dem Fass drin ist, schmeckt halt dann ja Harzig. Nach Harz. Ja, und gut, ist jetzt so nicht so die Geschmacksrichtung der Wahl, ne? Ja. Aber von der Eiche nimmt das schon auch Geschmack an, oder? Nimmt auch ja, Holzgeschmack an. Es gibt ja auch Whiskys, die einfach nur in Eichenfässern gelegen haben. Ach so. Die müssen ja auch nicht unbedingt frisch sein. Die können ja auch dann schon vorher für andere, oder da kann ja vorher schon Whisky drin gelegen haben. Mhm. Aber die liegen halt nur dann einfach in einem Eichenfass und bekommen nicht noch so ein spezielles Finish von einem anderen Fass. Ah, okay. Ist das dann eher ein billigerer Whisky oder können die auch dann schon in die exquisitere Gegend gehen? Ne, die sind auch, also wir haben letztens einen McAllen probiert. Den, wie alt war er? 18? Fine, ja. 18 Jahre, McAllen Fine Oak, der kostet irgendwie fast 300 Euro oder so. Ne? Holla. Aber war der nicht im Bourbon-Fass noch? Aber Bourbon ist ja quasi. Ja, okay, also, ja. Ja, also man kann ruhig, also die, das ist ganz kein qualitätsminderndes Kriterium, wenn die nur in einem Fass gelegen haben. Okay, alles klar. Und da liegen die jetzt wie lange so drin? Also jetzt mal in dem ersten Fass, in diesem Grundfass? Also Whisky darf sich nur Whisky nennen, wenn er mindestens 3 Jahre in einem Holzfass gelegen hat, in einem Eichenholzfass, das ist sogar so vorgeschrieben. Das heißt, auch bei den ganzen Discounter-Whiskys ist das auch der Fall? Auch bei den Discounter-Whiskys ist das der Fall. Wow, okay. Dass die sich da teilweise so billig verkaufen, überrascht mich dann. Weil ich meine, so, da muss ja Lagerplatz und alles, muss man ja alles reinbekommen und dann kostet irgendwie die Pulle 8 Euro. Das ist ja dann schon beachtlich irgendwie. Ja, aber du hast halt dann wirklich günstigstes günstigstes Rohprodukt, der Schnaps ist dann halt super schnell durchgebrannt und die Fässer sind die anderen Destillen schon wegwerfen, weil da kaum Geschmack mehr drin ist. Also, ach echt, ist das so? Also, ja, die nehmen die alten von den Professionellen, sage ich jetzt mal. Ja, also du hast halt im Discounter, da ist halt einfach kein Geschmack mehr da, außer bäh. Also wenn du halt wirklich mal einen schlechten Discounter-Scotch gegen halbwegs guten. Einen günstigen, einer renommierteren Distille probiert hast, dann merkst du schon einen Riesenunterschied. Ja, das hoffe ich doch, weil sonst wäre das ja dann doch irgendwie ein bisschen witzlos, wenn das gleich schmecken würde. Ja, absolut. Das ist ja der Sinn davon, ja. Aber das heißt, wenn die da jetzt 3 Jahre liegen, dann gibt's aber offensichtlich auch noch welche, die dann noch länger drin liegen. Ja, das kann eigentlich bis immer. Obergrenze. Also entsprechend passt sich natürlich der Preis ganz gerne an. Ne? Also je länger der liegt, desto länger liegt das Kapital natürlich auch einfach irgendwo im Lagerhaus rum. Und desto teurer wird der Whisky dann auch einfach später verkauft. Ja klar, ja. Also wenn jetzt irgendwie Whisky 25 Jahre gelagert hat, dann wird man den in den seltensten Fällen unter einem dreistelligen Betrag bekommen. Wow, okay. Was ist denn, also ich weiß nicht mal, so 18 und 12 Jahre alt, das schwebt mir jetzt so im Kopf rum, das liest und hört man immer wieder mal so. Gibt es da noch weitere so markante Punkte nach oben? Das ist eigentlich schon das, wie die Distille mag. Also 25 wird oft gern genommen, schon, 50 gibt es. Ach auch. 15 ist auch relativ beliebt geworden. Ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen. So 15 Jahre alt sieht man auch immer häufiger. Also man hat eigentlich echt oft so 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 21 25. Okay, aber es ist jetzt, also theoretisch, ich weiß nicht, gibt es irgend sowas wie einen Weltrekord oder so? Whisky, der schon ein paar hundert Jahre im Fass liegt oder sowas? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wäre mal interessant zu Ja, das hätte ich jetzt so recherchieren. Mit spontan. auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ja, weil, also, ich glaube, das Älteste, was ich getrunken habe, war mal so 25 Okay. Jahre. Und das ist schon sehr interessant, aber mir persönlich hat es nicht so super gut geschmeckt, weil einen sehr also so sehr bitteren Holzton kriegt, finde ich, so ein Ach bisschen. so, Also ja, das leuchtet eigentlich den ein, ich ja. getrunken habe, der war so sehr, ja, so nach alter Bibliothek, Ledersessel, hat Ja. so, also hat so ein bisschen dumpfen Ton gekriegt. Ist so ein bisschen ähnlich wie auch bei meinen. Also man merkt halt schon, ob Sachen sehr jung noch sind und nicht lange im Fass lagen oder länger. Das gibt schon mal so eine bestimmte Frische, die entweder da ist oder die einfach fehlt, weil ich glaube, das kommt, dann macht dieser Holzgeschmackston, sag ich mal, doch stärker auch einfach bemerkbar. Je länger Genau. der auch, ja, auch Kontakt mit dem Holz hatte im Fass einfach. Aber also, wir hatten jetzt gesagt, bei den 3 Jahren, da liegt der Whisky 3 Jahre im gleichen Fass. Ja. Aber was ist jetzt bei so einem 25 Jahre Whisky? Der liegt auch die kompletten 25 Jahre in einem Fass, da wird nicht mal durchgewechselt oder sowas. Das kommt halt drauf an, ob da noch irgendwie ein anderes Fassfinish mit reinkommt, wo du halt noch Ne, ein. ich meine jetzt gar nicht als Finish, Ach sondern so. praktisch nur so als Wechsel, aber auch, also wieder nur ein Eichenfass, ohne Nee, Nuance also wenn sozusagen. das Fass dicht bleibt, dann liegt er da drin, ja. Nicht, okay. Ja, Dann dann wird kann ich mir er schon vorstellen, dass das ein bisschen bitter dann in wird. die hinterste Ecke des Lagerhauses gerollt und dann liegt er Und da irgendwann kommt erstmal. mal einer, oh, guck mal, was wir gefunden haben. 30 Jahre alt, verkaufen wir jetzt. Ja, ich Okay. glaube, so funktioniert das oft, ja. Ja, so stelle ich es mir auch vor. Man muss vielleicht dazu sagen, also diese Standardabfüllung, wie jetzt auch den, wir haben ja den 12 Jahre alten Glenlivet, auch hier, den probieren wir ja gleich noch, die sollen natürlich immer gleich oder sehr ähnlich schmecken. Ja, sodass der Konsument, der die Flasche kauft, jedes Jahr für die 20, 25 Euro, die der kostet, den gleichen Geschmack erwarten kann und auch bekommt. Und da wird nicht einfach ein Fass genommen und dann abgefüllt, weil die Fässer an und für sich ja schon sehr unterschiedlich schmecken können, auch einfach, je nachdem, wie stark das Fass oder das Holz sich dann auch nochmal ausdrückt. Dann wird dann schon einfach, werden Fässer auch gemischt und dann wird halt geguckt, dass man diesen Geschmack, den typischen, erreicht. Und dann ist auch nicht immer alles genau 12 Jahre lang im Fass gewesen, sondern da können auch eben ältere drin sein. Man muss halt immer das Alter des jüngsten Whiskys quasi, der mit verbaut ist, sage ich mal, angeben. Ach so, okay. Also das heißt, da kann dann auch ein 15 Jahre alter oder noch älterer mit dabei sein, Genau, ja. aber den darf ich halt nicht drauf die Flasche Genau. draufschreiben. Ah, okay. Und Ja. ja, das ist auch dann trotzdem ein Single Malt, auch wenn halt Distillen intern verschnitten wird. Bei einem Blend ist halt nur so, dass halt Distillen übergreifend verschnitten wird. Okay, Moment. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Also es gibt halt Single Malts und es gibt Blends. Okay. Ich sag mal, die günstigeren Varianten und so Supermarkt-Whisky ist halt meistens ein Blend. Weil dann nimmst du halt günstigeren Whisky, auch mehrere Destillen und vermischst den zusammen und dann hast du halt einen Whisky, der möglichst die Aromen der unterschiedlichen Whisky Ach aufnimmt so. und verbindet und Okay. Aber kann der dann immer gleich schmecken? der sollte immer gleich schmecken, ja. Ach so, weil ich halt auch weil die Destillen ja auch schon dafür sorgen, dass ihr Whisky als Endprodukt immer gleich schmeckt und wenn ich dann praktisch das Verhältnis immer aufrechterhalte, dann schmeckt ja auch mein Mischmasch dann. Okay, Genau, das ist verstehe. halt wie wenn du eine Flasche Rotkäppchen-Sekt kaufst, die schmeckt halt auch immer gleich, obwohl halt Ja. jedes Jahr, also ist halt unterschiedlich, ja. Ja, klar, ja. Ja, und das halt dann gibt es halt Single Malt. Der darf auch in den Destillen verschnitten werden, sage ich mal. Also da wird halt dann auch verschiedene Fässer zusammen gemischt, um dann eine gleichbleibende Qualität zu sichern. Okay, aber halt eben nur innerhalb und nicht importiert von irgendwelchen anderen. Genau, nur innerhalb der Distille. Ah, verstehe, okay. Und, aber dann kann ja theoretisch aber auch eine Destille irgendwie noch als Zweitschose sozusagen noch irgendwie auch so einen billigeren produzieren und die dann zusammenmischen. Spricht ja nichts dagegen, oder? Ja, gibt's auch, ich glaube, Diensten macht das. Das ist, ja. Also gibt mehrere, die dann halt auch mal so ein bisschen. Ja, also ich hab's gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber ich war mal auf einem Schüleraustausch in Schottland, noch vor meiner Whisky-Zeit, aber wir waren natürlich trotzdem in der Whisky-Destille und ich weiß auch gar nicht mehr genau wo. Ich glaube, es war auch jetzt keine, die jetzt für Single Malt bekannt ist, sondern eine, die eben vorrangig ein Blend hergestellt hat. The Famous Crows heißt der, glaube ich, mit so einem Vogeltier drauf. Irgend so ein Tier. Und die haben aber ihren Whisky auch zum Beispiel zum Teil für diesen Blend von Highland Park bezogen. Und Highland Park kennt man unter Highland Park halt einfach als ist eine bekannte Marke von Single Malt auch. Aber die haben halt immer auch für den Blend hergestellt. Das hat auch damit zu tun, dass lange Jahre, bis jetzt so der Whisky-Boom auch dann nochmal kam, in den letzten Jahrzehnten, waren Single Malts einfach nicht so wirklich gefragt und dann mussten die Destillen eben über diese Massenproduktion für Blends ja quasi am Leben erhalten werden. Ach so, okay, also sprich, selbst wenn jetzt eine Destille irgendwie so, ich sag mal, so total ureingesessen und alles Qualität und sowas ist, haben die halt aus Geldmangel einfach sagen müssen, wir müssen jetzt so billige Destillen produzieren, damit wir hier jetzt irgendwie uns über Wasser halten können. Genau, halt einfach ein Massenprodukt. Ja, okay. Ist dann natürlich auch wahrscheinlich dem einen oder anderen ein bisschen bitter runtergegangen, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber an sich gut, auch halt gut, sein. Weil je mehr Destillen überlebt haben, umso mehr haben wir halt jetzt zu probieren noch. Das stimmt natürlich, ja klar. Ja. Wann waren so, du hast jetzt gerade irgendwie angesprochen von wegen irgendwie Whisky-Boom und so. Was kann man denn da so sagen, wann sich das irgendwie entwickelt hat, so? Also so in den 50ern, 60er Jahren hat man nochmal vermehrt angefangen Single Malt zu trinken. Ja, und dann halt jetzt, so in den letzten Jahren, ist der Absatz an Single Malt echt stark gestiegen. Also so in 2000er Jahren, 90er Jahren. Also, habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür, warum das so ist, oder ist das halt so? Ich glaube, es ist einfach ein Stück weit dann auch so ein Trend-Sache gewesen, die es vielleicht ein bisschen mehr gehalten hat, aber ich glaube, Wodka war ja auch mal eine Zeit lang im Trend, also so guten Wodka zu trinken. Und dann stimmt, ja, kann ich mir auch noch entsinnen, ja. Und ich glaube, weil Whisky einfach da auch mehr zu bieten hat insgesamt, auch eine größere Bandbreite, dass das halt mehr gehalten hat und ja, viele Leute vielleicht einfach genau wie wir manchmal ein bisschen geschmacklich was Interessanteres suchen oder ja, wie Wein ja auch bekannt ist, aber ja, es gibt ja auch viele jüngere Leute, die jetzt anfangen, vermehrt Wein zu trinken, weil halt, ja. Ach echt? Okay. Ja, doch, also. Also ich kenne nur noch diese Tetrapack-Wein mit Cola-Punche oder sowas, ja. Aber ja, das, fantastisch. Ja, also war bestimmt immer super. Ich hab's nie getrunken, ich weiß es nicht. Ja, das genau wie das jetzt dieses, also vermehrt letztes Jahr fand ich schon zugenommen hat mit dieser Craft-Beer-Szene. Stimmt, ja, ja. Einfach die Leute halt Bock haben, mal was Besseres als diese Standardsachen zu trinken. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es gibt halt einfach vielleicht langsam auch so ein Bewusstsein, weil es halt, also ich gerade so als Jugendlicher oder so, ja, da will man sich halt im Zweifelsfall einfach nur die Birne wegschießen. Aber irgendwann merkt man dann vielleicht halt, dass im Alkohol auch mehr drin steckt als einfach nur, ich weiß nicht, trink 5 Wodka Red Bull und dann, ja, dreht sich alles oder sowas. Ja, ja. Absolut. Ja, ich glaube auch, das ist jetzt natürlich ein bisschen. Nein, was heißt eine Gewagtheser? Ich glaube auch, dass gesellschaftlich einfach mehr so ein Interesse an Genuss oder an wertigen Genussmitteln da ist, das vielleicht einfach davor in den Jahrzehnten irgendwie so 70er, 80er noch nicht so extrem da war. Ja, ich meine, die Leute hatten ja nichts. Keine Ahnung, ich stütze das jetzt auf nichts außer auf der Vermutung, aber ich glaube, das ist einfach Spekulation, schon so ein bisschen, weil sich das ja auch, wie gesagt, eben beim Bier oder auch zum Teil in beim Essen auch zeigt, dass da so ein bisschen ein Veränderungsprozess eingesetzt wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du dir anschaust, du kannst ja heute in weiß nicht, also in halbwegs Durchschnittssupermarkt, vielleicht jetzt nicht gerade im Aldi, kannst du ja schon jetzt irgendwie sowas wie Kaviar in Dosen oder sowas kaufen. Das gab's vor 20 Jahren nicht, ja. Da war das so der heiße Scheiß irgendwie, keine Ahnung, Import aus Frankreich oder so. Also ich glaube schon auch, dass es einfach so ein bisschen wahrscheinlich halt auch durch die Globalisierung, genau, dadurch, dass es einfacher geworden ist, aber auch so in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, angekommen ist, dass man halt auch mal so ein bisschen Delikates irgendwie zu sich nehmen möchte. Ja, ja, und dazu gehört dann halt eben auch ein guter Scotch. Ja, das glaube ich auch. Den trinkt man praktisch dann nach dem Kaviar. So als, ja, genau. Ja, aber Scotch ist kein Aperitif, oder? Also, du hast auch die schöne Frage gestellt, wann trinkt man Whisky? Also ja, ich wollte jetzt nur kurz, weil es gerade so passt, deswegen, ja, ja, hab ich gedacht. Also, ja, Whisky geht immer. Okay, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Also, man kann auch, wenn der Whisky zum Essen passt, Whisky zum Essen trinken. Ja. Das ist nicht so, vielleicht nicht so einfach, da was zu finden, was gut zusammenpasst, und dass man wirklich denkt, okay, das mache ich jetzt nicht nur, um irgendwie das irgendwie zu kombinieren, sondern es passt auch wirklich gut. Das beim Wein ist, glaube ich, einfacher da, was ja, zu finden, klar, was passt. Aber möglich ist es trotzdem auf jeden Fall. Okay. Na gut, dann schrauben wir jetzt aber tatsächlich nochmal ein bisschen zurück, weil wir waren ja noch beim Fass, in dem er liegt, und dann bei diesem Finish-Fass, in das er dann kommt. Ihr hattet jetzt gesagt, okay, in dem Finish-Fass, das kann ein Sherry-Fass sein, also nimmt dann den Geschmack vom Sherry an. Gibt's da noch was anderes? Es gibt, ja, wie gesagt, Sherry, es gibt Portwein, es gibt irgendwelche italienischen Süßweine. Wir haben einen getrunken, der war in einem ungarischen Süßwein, Tokaj-Fass gelagert, Rumfässer. Es gibt sogar einen Whisky, der in einem Riesling-Fass von der Mosel ausgebaut ist. Schwedisches Glühwein-Fass. Schwedisches Glühwein-Fass hatten wir. Da gibt's mittlerweile wirklich fast alles, würde ich fast sagen. Also, ja, klingt danach, ja. Poladisch hatte eine Phase, da haben die ziemlich viel experimentiert damit und haben aus ganz vielen französischen Rotweinfässern, also ex-französischen Rotweinfässern, da eine Masse an Einzelfassabfüllungen gemacht, die halt wirklich nur gab es halt dann nur dieses eine Fass, wo früher dieser Rotwein XY aus so und so drin lag, und dann haben sie Whisky reingefüllt und haben mal probiert, was da halt so rauskommt. Und okay, das ist natürlich auch spannend. Das stelle ich mir vor, das war sehr teuer. Das war sehr teuer und ist auch noch sehr teuer zu beziehen. Ach, die gibt's. Ach, oh Gott, da hat dann praktisch den einer gekauft, hat den in den Schrank gestellt und holt ihn jetzt raus und vertickt ihn auf eBay. Ja, oder bringt ihn zum letzten Stammtisch in Trier mit und wir probieren halt mal. Also, ist wirklich, also da ist keine Grenze gesetzt. Was halt funktioniert, das gibt's. Wobei halt gerade Sherry und Portwein, finde ich, einfach sehr, sehr verbreitet sind. Also das sind auch keine experimentellen Sachen, sondern das sind wirklich so Mainstream-Richtungen, sag ich mal. Und die Sherry-Industrie in Spanien wird auch sehr stark, ich sag mal, gegenfinanziert dadurch, dass sie die Fässer an schottische Whisky-Destillen verkaufen. Also da haben die schon auch nochmal deutliche Einnahmen davon praktisch. Ja, genau. Also die finanzieren sich zum Teil auch komplett darüber. Ja. Wow. Die wären sonst zum Teil pleite. Also da gibt's wirklich Sherry-Abfüller, die produzieren den Sherry vorrangig dafür, damit die Whisky-Destillen ihre Sherry-Fässer bekommen. Okay. Sehr interessant. Wie lange liegt es dann in dem Finish-Fass, das Ganze? Das kann von 6 Monaten bis 10 Jahre. Also es ist wirklich auch immer Geschmackssache. Mhm. Da gibt es wirklich, gibt wirklich Whiskys, die sind komplett im Sherry-Fass. Die schmecken dann aber auch eher nach Sherry als nach Whisky. Da ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann sehr stark von diesem Fass-Typ den Geschmack übernimmt und der Whisky-Geschmack darunter dann, ich sag mal, leidet, beziehungsweise so in den Hintergrund tritt oder ganz fast verschwindet. Da muss man natürlich immer ein bisschen die Balance halten. Also das heißt, da dann tatsächlich eher kürzer, damit es halt so ein bisschen die Note bekommt, aber nicht am Schluss wie ein Sherry mit mehr Wumms schmeckt. Ja, kann man. Genau. Also ist halt immer so ein bisschen auch Geschmackssache einfach. Ja, natürlich, klar. Geschmackssache, aber auch des, ich sag mal, Meister-Destillateurs dann, der Distille, ja, wie der halt da so Bock drauf hat. Der entscheidet ja im Endeffekt, was er dann für ein Produkt verkauft. Ja, und da gibt's halt wirklich echt spannende Sachen, auch so mit Mischfässern und nimmst so ein bisschen davon und hiervon und. Okay, also das heißt jetzt von dem, was in dem Fass vor sich hingärt. Was halt da ja, dass du halt sagst, ich leg's halt erstmal in einen Bourbon-Fass und dann lege ich es noch in. Ach so, ah, ich wechsle praktisch die Fässer durch. Ich wechsle so ein bisschen durch und okay, von jedem nimmt er so ein bisschen mit und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Okay, das klingt interessant. Aber das heißt, die Geschmacksnoten kommen immer nur von den Fässern, die sich ja vollgesogen haben, oder wirft man da irgendwie noch was mit rein, keine Ahnung, ja, also, Seerosen oder irgendwas? Also mit reinwerfen darfst du nix. Also der Geschmack kommt halt wirklich nur von der Gerste, die natürlich, also das hast du ja beim Wein mit den Trauben auch, je nachdem wo und wie die wächst. Wie das Klima ist. Klima ist, was du da immer. Und wie der Vollmond steht und was weiß ich nicht alles. Ist ja wirklich sehr... Nur in abnehmenden Mondphasen darf die Gerste geerntet werden. Oder was wir irgendwie noch einen Tanz aufführen und dann schmeckt er halt besser. Ja. Nee, und aber ist halt wirklich so, natürlich Naturprodukt. Dann hast du ja eben schon geschmunzelt, dass immer so viel Wasser beikommt. Das hat natürlich dann auch... Ach so, also nimmt man da dann zum Beispiel irgendwie so Quellwasser oder irgendwie sowas? Dann nimmst du halt Quellwasser, in der Nähe der Destille ist, und dann hat das natürlich Mineralien und so, die es mit in die Produktion reinbringt. Ah, okay. So langsam bildet sich bei mir so ein Verständnis, wo das alles herkommt, was man da so rausschmecken kann. So. Ja, dann kommt der Torf halt. Genau, ja. Dann kommen die unterschiedlichen... Ah, dann kommen noch Hefen, die... halt bei der Gärung benutzt werden, und je nach Hefestamm gibt es unterschiedliche Gärnebenprodukte. Aber ist auch alles sehr abstrakt. Aber auf jeden Fall wirken die halt, je nachdem wie die Gärung verläuft, wirkt das auch. Aber das heißt, das sind ja auch wirklich jede Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen auf das Endprodukt. Super viele. Ja. Wie kann man das dann wirklich so, also wie kriegt das so eine Distille denn dann hin, dass die wirklich jetzt ohne große erkennbare Veränderungen immer gleich schmecken? Weil da kann ja so viel passieren. Also auch wenn wir jetzt gar nicht so ins Detail gegangen sind, aber wenn ich mir jetzt irgendwie so vorstelle, ja, da hat man irgendwie das Getreide und dann kommt da irgendwie die Hefe und so, da kommt mal irgendwie was schief und dann schmeckt die Hefe irgendwie anders oder sowas, und dann ist doch eigentlich die ganze Produktion schmeckt ja dann nicht schlecht, aber halt nicht so, wie es der Kunde gewohnt ist. Geht es so, dass sie das irgendwie immer hinkriegen? Oder gibt es da schon auch mal irgendwie, ich weiß nicht, beim Wein sagt man ja zum Beispiel irgendwie so, 87er, das war ja ein guter Jahrgang. Gibt es das irgendwie beim Whisky auch? Wir hatten öfter auch schon mal, wo alte Abfüllungen noch anders geschmeckt haben als die neuen. Schon. Okay. Ja. Exakt gleich lässt es natürlich nicht machen, aber die haben natürlich auch die Master Distiller, also die Chefs quasi im Bezug auf die Herstellung des Whiskys in jeder Distille, und die haben dann eben natürlich über Jahre dann Wissen erarbeitet, wie man die Faktoren einfach möglichst gut kontrollieren kann und auch das geschmacklich dann eben so auch schmecken können, einfach um da die Feinheiten rauszuhaben. Ja, und, und wir reden ja jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, wenn wir wollen ja gleich mal den Glenlivet probieren, Glenlivet 12 ist halt, wir reden ja nicht irgendwie von 1000 Flaschen, die machen, sondern es ist halt schon auch ein industrieller Prozess, und da sind halt, benutzen dann halt kommerziell gemälzte Gerste, die schmeckt dann schon mal relativ gleich. Dann werden die wohl das Wasser so behandeln, dass das immer relativ ähnlich ist. Und dann liegt das in dem Lagerraum, der sich wohl auch nicht groß variiert. Also das wird schon alles so angepasst, dass die Faktoren, also dass es keine Spitzen in den Faktoren gibt. Okay, ja, das leuchtet ein. Das heißt aber eigentlich, je weniger industriell so eine Distille ist, desto nuancenhafter wird dann eigentlich auch das Ende. Genau, das ist halt wie bei jedem Produkt. Wenn du Wein von einem kleinen Weingut kaufst, das schmeckt von Jahr zu Jahr noch mal wesentlich anders, als wenn du jetzt die Supermarktweine gibst. Ja klar, ja, das stimmt eigentlich, ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir könnten ja eigentlich jetzt mal den ersten Whisky probieren. Genau, den Glenlivet einfach mal probieren. Genau, wir sind ja nicht nur zum Brabbeln hier. Wir sind ja hier nicht nur zum Reden da. Genau. Genau. Da kann man jetzt natürlich an der Stelle auch mal sagen, ich habe das ja dann, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, das ist dann natürlich auch schon irgendwie entsprechend angekündigt. Wenn ihr jetzt da praktisch euch auch einen Glenlivet zugelegt habt, dann könnt ihr jetzt ja praktisch live mit uns die gleichen Erlebnisse durchmachen, die wir durchmachen. So. Also genau, und mit schmecken und riechen und fühlen und weiß ich nicht. Und wir haben jetzt auch ganz bewusst den Glenlivet 12 gewählt. Das war auch einer meiner ersten Flaschen. Also kurz zur Zwischenfrage. Zwölfer ist, der ist 12 Jahre alt. Der ist 12 Jahre alt, genau. Okay. Ist ein 12-jähriger Single Malt. Und ja, war auch für mich eine der ersten Flaschen. Okay. Der ist halt sehr, also ist sehr einsteigerfreundlich, sag ich mal, und auch nicht so teuer. Mhm. Er kostet, glaube ich, 30 Euro. Noch. Ja, irgendwas um die 30 Euro. Genau. Kommt man aber ganz gern kurz vor Weihnachten zum Beispiel einfach noch mal im Angebot, auch mit einem Glas oder zwei Gläsern, günstiger, ja, okay, noch mal ein Stück ist. Okay. Genau, jetzt... jetzt ist erstmal die Frage, wie trinke ich denn das? Genau, das wäre also jetzt die nächste Frage. Raus und wie und überhaupt und... Genau, also du... was hast du denn für ein Glas? Also ich habe hier so ein... Gott, wie beschreibe ich das jetzt? So ein geriffeltes Gläschen, also... was man so kennt, so aus US-amerikanischen Filmen, ja, wo dann meistens so Eiswürfel drin rumschwimmen, so, vielleicht wisst ihr, was ich meine? Ah ja, ein Tumbler. Ach, das heißt ein Tumbler. Ja, es ist nur ein Block. So rund und klein und also genau, so, ja, ja, und, genau. Stämmig. Stämmiges Glas, genau, ja. Ja. Ach, das nennt man einen Tumbler, interessant, okay. Ja, also dann habe ich wohl einen Tumbler, ja, weil das befand sich ja in meinem Haushalt. Das ist jetzt prinzipiell nicht verkehrt, aber... Mhm. Wir hätten dir natürlich noch eine kleine Glashilfestellung leisten können. Ja, das ist ein bisschen. Ich sag mal, für mich als Einsteiger ist das bestimmt. Das kommt dann immer erst mit der Zeit. Also ne? Was? Aber was heißt denn Glashilfestellung? Aus was trinkt ihr denn jetzt? Wir haben ein Whisky-Nosing-Glas. Mhm. Klingt jetzt interessanter als es ist. ist also. Du kennst bestimmt ein Weißweinglas, hat die da schon mal gesehen. Ja, klar. Ja. Und ein Whisky-Nosing-Glas ist ähnlich, halt ein bisschen kleiner, mhm, hat halt unten einen Bauch und geht halt oben spitz zu. Genau, ja. Das habe ich, glaube ich, auch im Irish Pub entsprechend schon mal in der Hand gehalten. Ja. Genau. Ist halt einfach so, unten ist der Whisky, hat relativ viel Fläche und der Raum da oben drüber füllt sich halt mit dem Aroma einfach und das wird oben gebündelt und kannst dann halt rausriechen. Ah, das heißt, ja genau, wollte ich sagen, zum Nosing deswegen, weil man die Nase da reinsteckt oder weil der eine nasenförmige Form hat? So. Ne, wegen, weil du die Nase reinsteckst. Schon, okay, alles klar. Okay. Es hilft halt einfach beim Riechen ungemein und auch da gibt es dann nochmal Gläser, die eben noch mehr Volumen haben, wo es das dann noch mehr, also wo es dann noch mehr Raum hat, im Prinzip das Aroma sich auszubreiten. Mhm. Ist dann auch nochmal eine Geschmackssache. Das kann halt auch den Alkohol sehr stark transportieren, wenn das eben sehr groß Volumen ist und dann von dem Whisky recht viel verdampft in dem Glas, sag ich mal, man dran riecht, dann kann der Alkohol schon sehr deutlich rauskommen. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es da dann auch wieder absurde Geldsummen gibt, die man für so ein Glas dann ausgeben kann. Ja, es geht eigentlich noch. Also so. Echt? Okay. Also es gibt so, die heißen Classic Mall, von Classic Mall gibt es so Nosing-Gläser, die kosten glaube ich irgendwie so 2 Euro ein Stück oder so. Die sind, oh. Ja, okay, das ist aber dann halt das, ich sag mal so, das Discounter-Ding, wo man halt auch nicht weint, wenn es runterfällt. Ja, da weinst du nicht, aber da verkoste ich eigentlich regelmäßig draus. Also die sind tipptopp. Aber gibt's da auch dann irgendwie so wieder halt so, weiß nicht, High-End versnobbs, wo man irgendwie dreistellige Summen oder zweistellige oder so? Ja, ich glaube, es gibt so Riedel-Nosing-Gläser, die haben halt dann, die sind wirklich nur zum Riechen, da ist unten der Fuß quasi, da ist der Whisky drin und dann hast du oben so eine riesige Glastulpe, wo du quasi nur reinriechst. Okay. Achso, das ist dann da riecht man dann dran und dann stellt man es weg, oder wie? Ja, da riechst du halt primär draus. Kannst du auch einen Schluck draus nehmen. Achso, schon, okay. Ja. Ach, jetzt kannst du, der nimmt das Glas, riecht da dran und sagt, okay, war schön, jetzt riech ich wieder. Ja, ich kann dir nachher, ich schick dir mal einen Link dazu und dann können wir das, die beiden Gläser mal hier unseren Zuhörern zeigen. Genau, ja. Da ja, das dann jetzt kostet, glaube ich, irgendwie um die 15 Euro oder so. Ah ja, sowas. Okay. Ja, aber da kommen wir noch mit. Ist noch okay. Ja, genau. Ja, ja, okay. Jetzt habe ich also so ein vorzugsweise so ein Nosing-Glas. Bei mir jetzt halt eben so ein Tumbler-Glas und ja, das ist auch für den Anfang nicht, also ist nicht schlimm. Das ist genau. Okay. Aber was mache ich jetzt? Mache ich da jetzt irgendwie einfach nur Whisky rein oder muss ich jetzt irgendwas, keine Ahnung, vorher Wasser rein oder irgendwas oder kommen da Eiswürfel rein? Was mache ich da jetzt? Ganz allgemein einfach erstmal nur den Whisky. Okay. der Whisky auch zimmerwarm. Ja, das ist er. Ja. Und ja, also so viel wie du magst. Also nicht okay. So zwei. Dann reicht es doch jetzt. BL halt. Ja, ich werde es jetzt nicht randvoll machen, ja. Das ist natürlich dann auch. Ich mache jetzt mal mit Atmo hier, vielleicht hört man das Klucksen, ja. Mal schauen. Na, das hört man nicht. Vielleicht ganz kurz noch zum Thema Eis oder Wasser allgemein. Also man kann durchaus mal ein paar Tropfen, die reichen dann noch aus, Wasser einem Whisky zugeben. Das macht man vorrangig ganz gerne, wenn der Whisky mehr Alkohol hat, einfach weil die Reaktion dann auch stärker ist und es mehr geschmackliche Veränderung bringt und der Whisky halt auch einfach stärker ist. Jetzt hier bei dem Glendivit oder bei Whiskys, die um die 40% liegen, war es eigentlich so gut wie nie. Die brauchen kein Wasser. Die brauchen das Wasser nicht. Die haben im Prinzip auch schon genug Wasser, denn das haben wir eben vergessen zu erwähnen. Wenn die aus dem, also es gibt Whisky in Fassstärke, der hat dann so um die 65% rum. Wow, okay. 60-65%. Und der wird auch so abgefüllt in die Flaschen, aber zum Beispiel der Glenlivet kam ja auch mal irgendwie mit 60-65% aus dem Fass. Wurde dann mit Wasser eben einfach schon verdünnt auf die 40%. Ach so. Der hat also sein Wasser eigentlich schon bekommen. Ah, verstehe. Das heißt, das macht man dann, wenn man wirklich so einen harten, also vom Alkoholgehalt her harten Whisky. Genau, dann beißen aber, wie gesagt, warum haben die dann so ein paar Tropfen, ganz gerne mal. Also der ist dann natürlich trotzdem noch sehr, sehr stark vom Alkohol her, aber die Reaktion ist halt dann schon sehr stark, wenn da 4-5 Tropfen Wasser drin sind. Auf so einen, ja, leuchtet ein, ja. Warum haben die dann irgendwie immer alle in den Film Eis im Whisky? Haben die keine Ahnung vom Whisky? Ja, das sieht halt vielleicht ein bisschen cooler aus oder so. Aber ach so, okay. Eis ist dann noch schlimmer, sag ich mal, als einfach nur Wasser. Denn Eis kühlt den Whisky auch noch und kältere Sachen haben einfach oder lassen sich schlechter schmecken als Sachen, die ja Zimmertemperatur haben, stimmt, weil die Kälte ja, sag ich nochmal, die Geschmacksrezeptoren betäubt auf der Zunge. Ja, ja. Ja, vielleicht schmeckt man den Alkohol dann nicht mehr so stark. Die trinken ja gern nochmal dann in zwei Zügen so ein ordentlich gefülltes Glas. Ach so, ja, stimmt, das ist eigentlich der nächste. Also ich trinke den jetzt auf Ex, oder? Und Eiswürfel schmelzen natürlich auch und geben dann auch nochmal Wasser ja, ab. Ja, eben, genau. Ja, und verdünnen den Whisky. Und zwar ziemlich unkontrollierbar, weil der keinen Einfluss drauf hast, wie schnell das Eis wegschmilzt und wie wässrig der Whisky dann wird. Also wir fassen zusammen, traut nicht dem Fernsehen. Das hat keine Ahnung. Also am besten, wie gesagt, so ein Nosingglas, dann machst du so 2 cl da rein. Stell jetzt ja gerade schon interessiert oder interessant fest, dass ich habe das jetzt einfach nur eingeschenkt, das Glas steht jetzt gerade noch vor mir, aber ich rieche um mich rum, ich rieche schon eine Note. Das habe ich noch nie gehabt. Total interessant. Genau, und dann, also, wenn du jetzt so Nosing, kannst du eigentlich auch beim Tumbler machen, schwenkst du erstmal so ein bisschen, dass die Glaswände ein bisschen mit Whisky benetzt sind. Okay. Und dadurch, dann verdampft der Alkohol quasi am Glasrand und nimmt die Aromen mit und die kommen dann, steigen nach oben und dann kannst du ein bisschen besser riechen. Ja, merke ich gerade. Ja, und dann steckst du einfach mal die Nase rein und ziehst, also riechst einfach mal ein bisschen, also musst dich erstmal rantasten, weil, also ist halt schon 40%iger Alkohol. Es brennt in der Nase, wenn man sofort reinsteckt, ja? Ja, das sagen mir mal viele, ich muss echt sagen, ich bin da voll immun gegen geworden. Für mich brennt der überhaupt nicht, weil der hat ja auch nur 40%. Das ja, also das ist schon eine Gewöhnungssache. Man gewöhnt sich an diesen Alkohol. Glaube ich, ja. Das ist ja auch mit, ich meine so irgendwie Schnaps allgemein, wenn man irgendwie so den ersten trinkt, dann brennt's irgendwie im Mund und Rachen bis zum Geht nicht mehr. Und wenn man das halt irgendwie mal eine Weile gemacht hat, dann brennt's auch nicht mehr so extrem. Also, ne, das ist halt so dieses, man gewöhnt sich dran. Ja, aber also so eine leichte, also schon so eine Frische hast du durch den Alkohol, die so ein bisschen. Ja, natürlich, aber also ich meine jetzt gerade so beim Schnaps, kennt man ja schon, ne? Also vor allem, wenn man den irgendwie so auf Ex trinkt oder so, dann brennt's halt erstmal. Ja, also wenn du das halt irgendwie so am Abend zum 10. Mal machst oder so, dann merkst du es, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Vielleicht liegt's dann auch am Alkohol, aber. Ja. Ja, also ich meinte jetzt sogar bezogen auf den Whisky, also du riechst jetzt, also erstmal riechen. Also ja, bin ich dabei. Das Wichtigste ist eigentlich, also du riechst viel mehr, als dass du schmeckst. Es hängt halt einfach sehr stark miteinander zusammen. Ja, also so. Ja, klar, ja. Kennt man ja mit Nase zuhalten und essen, dann schmeckt man nichts. Ja. Und man riecht zum Beispiel aber auch ganz gern nochmal Sachen, die man beim ersten Mal riechen nicht gerochen hat, nach dem ersten Schluck. Ah, okay. Dann verändert sich der Geruch manchmal noch ein bisschen, man nimmt andere Noten wahr oder andere Geschmacksnoten oder Geruchsnoten sind stärker im Vordergrund als vorher. Auch ganz interessant. Ja, und dann fängst du eigentlich an, wenn du ein bisschen gerochen hast und dir so ein bisschen was. Ich kann ja mal so ein bisschen, was ich jetzt so rieche. Genau, und ja, da ist ja, einfach genau. das sensorische Beschreibung einfach mit quasi Metaphern dazu finden, was du riechst. Und da ist auch wirklich alles erlaubt. Also von Früchten über Möbel bis. Also es riecht nach Möbel, super. Ja. Nee, also was tatsächlich irgendwie mir auffällt, ist, ich finde, es riecht ein bisschen nach Honig. Also so irgendwie süßlich, aber hat so irgendwie, es erinnert mich an Honigpol. Ich weiß nicht so genau, warum. Ja, das ist schon ziemlich gut. Also, okay. Ja. Das ist einfach, was mir einfiel, als ich dran gerochen habe. Ja, so eine Honigsüße ist auf jeden Fall drin, aber natürlich auch, also Honigbrot ist gar nicht so verkehrt, weil du eine sehr malzige Note mit da drin hast. Ah, okay. Ja, weil es war nämlich eben witzigerweise das Honigbrot. Also Ja, aber sonst? Gut, es riecht natürlich halt irgendwie nach diesen Standards. Man hat was Hochprozentiges im Glas. Ja, okay. Also, das ist ja klar. Aber ansonsten, rieche ich jetzt primär wirklich so ein Honigbrot-Whisky. Ja, also man muss dazu sagen, der Whisky ist auch sehr, also noch relativ einfach in der Sensorik. Deswegen, also so Honigbrot primär rieche ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also ist halt... Der ist jetzt nicht extrem komplex, aber das muss ja nicht schlecht sein. Das kann auch sehr vorteilhaft sein. Natürlich, ja. Ich dachte jetzt nur, weil ich als Laie bestimmt erzählt, die mir jetzt irgendwie, da riecht man noch, keine Ahnung, irgendwas anderes raus. So nee, Feige. Also, okay, ja gut. Das hat auch mit Laie überhaupt, also das Einzige, was uns, also wenn du gut riechen kannst, kannst du gut riechen. Das ist egal, ob du jetzt 200 oder einen Whisky probiert hast. Okay, stimmt das eigentlich. Das Einzige, wo wir halt vielleicht ein bisschen... gefestigt da drin sind die Sachen zu umschreiben. Ja, das auf jeden Fall, ja, klar. Es gibt ja auch dann so in der Whisky-Sprache oder überhaupt in der, ich sag mal, Alkoholverkostungssprache gibt es ja auch so gewisse Metaphern, die sich so einbürgern. Also die man einfach, glaube ich, so kennt, oder? Ja, absolut. Also du hast auch irgendwann Sachen, die du einfach, die sich halt so zuordnen, die sich überall durchziehen und dann benennst du die so, beziehungsweise die wurden so benannt und dann ist dann halt so. Also ein super Beispiel, finde ich, ist Heidekraut immer. Also niemand kennt es, oder fast keiner kennt es so als kann es nicht zuordnen, außer du hast halt eben genau diese Note in dem Whisky drin. Dann weiß eigentlich relativ schnell immer jeder, was gemeint ist. Ach so, ja, also ich weiß, wie Heidekraut aussieht, aber ich hätte auch keine Ahnung, wie das riecht. Ja, und es gibt halt der Highland Park, der ist dann super Beispiel für, der riecht halt danach. Und es gibt halt noch andere Whiskys, die riechen halt auch so, also riechen die nach Heidekraut. Ah, okay. Das ist interessant. Da muss ich übrigens gerade kurz nochmal sagen, weil wir das eben als Thema hatten. Ich glaube, bei Highland Park wird aber tatsächlich auch Heidekraut mit verbrannt, weil du eben gefragt hast. Ich glaube, relativ viel von dem Zeug da und deswegen wird das auch mit verbrannt. Ah, okay, interessant. Ja, das da hat man dieses... Ich nehme mich mal so weit aus dem Fenster und sage, das ist so. Okay, ja, wir nehmen das jetzt mal als gegeben. Wenn nicht, dann dann werden wir sowieso korrigiert. Ich habe ja mal ganz aufmerksame Zuhörer. Ja, die sehr gut. Ja, wenn wir natürlich Mist erzählt haben, dann schreibt das bitte in die Comments. Ja, ich habe einen, der schreibt mir immer nach jeder Folge in der ausführlichen Mail, was alles falsch war. Das heißt, könnt ihr euch freuen. Nein. Spaß, der ist ganz lieb. Aber der hat immer, der ist, der ich weiß gar nicht, warum er sich das immer anhört, weil der weiß schon über alles Bescheid eigentlich. Ja, das ist ganz spannend. Ja. Okay. Gruß an den Thilo an dieser Stelle. Ja, dann würde ich jetzt mal einen Schluck nehmen, oder? Nimmst du einfach mal einen Schluck, nicht alles. Ja, nicht auf X, okay. Halt genau, klar. Also ich nippe mal. Also einen guten Schluck, dass der Mundraum gefüllt ist, aber jetzt auch nicht nur so ein Mippischen. Also, okay, alles klar. Hm. Jetzt ist natürlich die beste Stelle im Podcast, nämlich Ruhe. Ja, also, und wenn du das geschmacklich hinkriegst, weil er ist schon Alkohol, da muss man sich dran gewöhnen, auch gern mal im Mund lassen. Habe ich jetzt gerade tatsächlich gemacht, das ist mir aufgefallen, als ich getrunken habe, dass ich vielleicht vorher hätte mal fragen sollen, was ich da mit dem machen soll. Ja, ich habe so auch, wegen als Luft, ich den Schluck Luft genommen habe ich auch dran gedacht, hätte ich vielleicht sagen können, dass man nicht direkt runterschlucken sollte. Kann man ja, habe ich jetzt witzigerweise gemacht und kann man ja sonst zur Not beim zweiten Schluck. Aber genau, also ich hab's jetzt einfach ein bisschen im Mundraum gehabt. Macht man da auch irgendwie so Späße wie beim Wein, dass man irgendwie so, ich kenne dieses so Luft einsaugen. Ja, also schlürfen brauchst du nicht. Es gibt Leute, die kauen den so. Also, weißt du, so hin und her auf der Zunge. Wie beschreibt man das? Ja, halt einfach so durch die Zungenbewegung halt so eine Fluktuation schaffen. Dass du halt jede Geschmackszone auf der Zunge erreichst, weil du unterschiedlich schmeckst da drauf. Ja, klar. Ja, und dann merkst du, solltest du merken, dass es gar nicht so eklig schmeckt. Eklig, das war das Letzte, worauf ich jetzt irgendwie, bevor ich Angst hatte, dass der eklig schmeckt. Nee, absolut nicht. Aber also wirklich dieses Honigsüße habe ich jetzt nochmal total gemerkt, am Anfang so. Also das Erste, was ich irgendwie so nach, Alkohol brennen, war so diese Honig-süßliche, so ein bisschen so, halt süßlich irgendwie. Und dann kam irgendwas, das konnte ich nicht definieren und dann war es irgendwie, dann ist es so langsam verschwunden. Ja, also eine Honig-Süße ist ziemlich gut. Ja, die ist auch, finde ich, relativ klassisch so für die Destille einfach, Glenlivet auch. Der 18-Jährige hat so eine sehr starke Honigsüße mit drin auch. Ja. Dann schlägt das bei mir so ein bisschen um in malzig und Holz. Genau. Auch. Ja, Holz, ja. Also so eine bittere, dumpfe Holznote, so ein bisschen. Ja. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Schluck, dann kann ich das noch. Ja, probier einfach nochmal. Ja, stimmt, ja. Doch, ja, Holz, ja, stimmt, ja, doch, das beschreibst du echt gut, ja. Stimmt. Ja. Schmeckt so ein bisschen, du hast ja gesagt, die Metaphern sind keine Grenzen gesetzt. Es schmeckt so ein bisschen, als würdest du an der Kommode lecken. Ja, ist okay. Ja, aber das ist, finde ich, total spannend, wie man aus, also allein schon, dass man überhaupt sagt, ich schmecke zuerst und dann kommt und dann kommt und sowas, dass überhaupt so ein einfaches Getränk so viele Facetten haben kann und so viele Punkte. Also von wegen Abgang am Anfang, in der Mitte und sowas, das finde ich allein schon total spannend, weil das ist halt einfach, das ist irgendwie so ein Glas und denkst du so, du trinkst was und dann hast du so viel Erlebnis eigentlich auf deiner Zunge. Ja, und das ist halt der Reiz und ich sag jetzt mal, das war jetzt noch ein relativ, also der ist halt relativ geradlinig und dann gibt's aber Whiskys, die, keine Ahnung, das ist wie eine Explosion in deinem Mund. Du denkst, wow, was geht hier? Macht mich richtig neugierig. Und prinzipiell ist halt wirklich jeder Whisky, gerade Scotch, und wir sind halt jetzt hauptsächlich Scotch-Trinker, ist halt aus denselben Sachen gemacht. Und trotzdem schmecken die alle völlig unterschiedlich und halt total abgedreht. So, also und das ist ja eigentlich so krass, finde ich, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich die Zutaten bis jetzt auf das Finish und halt was du mit ins Feuer wirfst und die Hefe, sind ja eigentlich immer gleich. Ja. Also es sind ja wirklich nur eigentlich diese drei Faktoren, könnte man sagen, oder? Das ist krass. Das ist eigentlich schon krass, weil da so das viel halt, da war. Ja, es ist halt bei den ganzen Sachen. Ich bin halt auch super Weinfan natürlich und Bier auch. Ist halt auch, du hast eigentlich immer nur dieselben Sachen und alles schmeckt anders. Ja, aber wobei ich jetzt tatsächlich, also ich bin wirklich eigentlich eher so der klassische Biertrinker, da habe ich auch dann schon ein paar exotische Sachen probiert, aber da gibt's ja doch schon halt auch wirklich, also was weiß ich, ich finde zum Beispiel Emmerbier sehr lecker, was ja aus diesem Wildweizen gebraut wird. Also der Emmer ist ja so dieser wilde Weizen. Und da schmeckst du halt die krassen Unterschiede. Aber wenn du jetzt so das normale Bier, also jetzt nicht gar nicht mal so das Fernsehbier, nenne ich es jetzt mal, ja, also irgendwie, wo die Reklame für läuft, weil das schmeckt sowieso alles gleich, aber halt trotzdem so dieses normale Bier hast, dann finde ich, du hast zwar schon natürlich deine Unterschiede, aber es ist halt irgendwie Bier. Ich habe jetzt noch nie bei einem Bier so ein Geschmackserlebnis gehabt, wie jetzt nur bei diesem Whisky hier zum Beispiel. Okay, ja. Aber ich, also wobei, vielleicht geht es ja nur mir so, weiß ich nicht. Ja, nee. Nee, wobei Whisky natürlich auch so einen typischen Whisky-Geschmack hat, der ja im Zweifelsfall dann auch, wie eben erwähnt, bei deutschen Whiskys zum Beispiel auch mal fehlen kann, wo man sich dann dran stört, dass der Whisky oder was als Whisky dann ausgezeichnet ist, nicht wirklich nach Whisky schmeckt, auch wenn der eigentlich auch aus Gerste gemacht ist, aber dann vielleicht in den anderen Brennblasen definiert worden ist und da schon dieser typische Whisky-Geschmack ein bisschen fehlt, dann fällt einem das schon, also mir fällt es dann immer negativ auf, ich störe mich immer so ein bisschen dran. Aber Whisky hat halt schon auch einen eigenen Geschmack einfach, der auch immer da ist oder meistens da ist. Ja, der ummalt das Ganze so, aber uns geht's halt dann darum, die unterschiedlichen Geschmäcker, die du halt noch rausfinden kannst. So. Ja, kann ich also jetzt wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie, ich habe in meinem Leben, glaube ich, weiß ich nicht, 3 verschiedene Whiskys, 4? 4? Ich glaube, ich habe 4 verschiedene Whiskys getrunken oder sowas. Und eigentlich habe ich davon nur, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr den Connemara auch. Ja. Der ist aber auch nicht der schlechteste. Das ist der, den ich eigentlich seit Jahren immer wieder mir einmal im Jahr so kaufe, ja. Aber dadurch habe ich natürlich halt nicht die Vielfalt kennengelernt, weil ich halt irgendwie den seit, weiß ich nicht, 5 Jahren oder sowas mir halt immer zulege, ja. Weil ich hatte halt so dieses, der hat ja immer geschmeckt, bevor der irgendwie, wie ihr vorhin gesagt habt, ja, man gibt 40 Euro aus und dann schmeckt er einem nicht so, bevor ich jetzt irgendwie Geld für was ausgabe, kaufe ich wieder einen Connemara. So, ist dann natürlich in dem Fall auch der Fehler gewesen, wie ich jetzt rausfinde. Also, ja, oder halt auch, also es gibt halt auch durchaus mal Griffe ins Klo. Also auch die. Klar, ja. Man muss halt natürlich, das ist dann, denke ich, auch so ein schwieriger Punkt, dass man erstmal wissen muss, wo kriegt man es raus, ob er einem schmeckt. Ja, wie ihr jetzt gesagt habt, irgendwie sowas, dass es Leute gibt, die so Proben verschicken, das muss man natürlich erstmal wissen. Ja, klar. Ja, und es ist halt einfach probieren. Also alles, genau, was du in die Finger kriegst, probieren. Ja, weil der Punkt ist ja auch bei, also wenn man irgendwie so eine Whisky-Bar, die hat vielleicht dann auch schon die exotischeren Sachen, aber jetzt wenn du irgendwie in so einen Pub gehst oder halt irgendwie eine entsprechende Kneipe oder so, die haben ja dann schon auch irgendwie gute Whiskys, würde ich jetzt mal so sagen, aber die haben halt trotzdem irgendwie, das sind meistens so dieselben, also was ich jetzt so vom Gefühl her kenne, ich habe irgendwie so, weiß nicht, so 10 Whisky-Namen oder so, die laufen einem halt überall über den Weg, egal wo man sich befindet, wenn man so, ja, und dann hat man natürlich wieder nicht diese Möglichkeit, jetzt so richtig sich durchzuprobieren in so einer Kneipe. Ja, da kann man halt gut empfehlen, einfach, es gibt eigentlich in jeder Stadt so Einsteiger-Tastings, wo man einfach mal, wenn man Bock da drauf hat, sich anmelden kann, das ist auch. Also wir waren auch auf ein paar, die sind auch immer ganz nett. Also die sind nicht irgendwie, dass da so abgedrehte Freaks rumlaufen, sondern da ist auch jeder willkommen. Ja, ist ja für Einsteiger, ne? Ja, ist halt eben für Einsteiger. Okay. Und also ich weiß jetzt halt in Trier bei uns, der Stammtisch ist halt super. Achso, das heißt, ihr seid ein Stammtisch von Whisky-Fans. Also wir sind in Trier hier, ja, einfach. Mhm. Genau. Also es ist halt einfach ein Stammtisch, der immer einmal im Monat stattfindet, wo auch jeder kann, der hat auch eine Webseite. Ja, whisky-stammtisch-trier.de, Werbung. Jemanden erreichen, den es auch interessieren würde. Verlinken wir mal in den Shownotes, vielleicht gibt es ja Zuhörer aus Trier, die jetzt sagen, bam, bin ich dabei. Und der ist halt auch sehr, sehr, oder hat eine sehr niedrige Schwelle, sag ich mal. Jeder bringt halt einfach einen Whisky mit und das auch jedem selbst überlassen, was für ein Whisky und was der gekostet hat und keine Ahnung, da wird niemandem irgendwie ein Vorwurf gemacht, wenn der Whisky jetzt irgendwie 30 Euro gekostet hat oder von mir ist auch nur 20. Okay. Und dann probiert man halt. Also man bringt die Flasche mit quasi und sagt hier, ihr könnt alle von dem Whisky probieren und man kann eben von allen anderen Whiskys auch probieren. Und dann probiert man zusammen und ja, verkostet und tauscht sich aus über das, was mal schmeckt, so wie wir es im Prinzip ja gerade auch gemacht haben. Ja, genau. Und ja, das klingt doch spannend. Und in einer sehr angenehmen Atmosphäre, die auch nicht irgendwie so hochtrabend ist und irgendwo, sondern einfach sehr gesellig und einfach schön, dass man dann mit Leuten, die ein gleiches Interesse haben, da zusammen sich austauschen kann und Sachen probieren kann. Ja, und wenn man sowas halt, also das muss es in jeder Stadt geben, hoffe ich. Ich wünsche es mir. Also ich hoffe jetzt mal, hier in München wird es das wohl hoffentlich auch. In München gibt es das mit Sicherheit. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, in München alles. Ist das Whisky-Netzwerk sogar ganz gut irgendwie. Ja, es gibt auch irgendwie Ist nicht auch so eine Messe, Munich Spirits oder so? Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ja, es gibt hier so eine Whisky-Messe. Da ist dann immer alles ja. Es gibt hier so einen Tabakladen, der verkauft auch Whisky. Und der ist da dann immer, der hat irgendwie immer, keine Ahnung, 1000 Flyer von solchen Sachen da liegen, wo man dann irgendwie. Lustig, ich glaube, ich weiß, welcher Tabakladen das ist. Und da war ich mit meiner Freundin, als ich in Whisky war, waren wir da drin. Und ich wollte nun mal halt die Whisky-Abteilung gucken und bin da so hin. Und da kam sofort so ein Typ und hat so getan, als ob er da irgendwie was machen müsste, um uns zu beobachten, ob wir auch nichts klauen. Ja, aber großartig, diese Beschreibung 1A. Ich war schon so oft in diesem Laden und das ist der, weil das jedes Mal so ist. Der kommt immer, das ist da, wo man die Treppe hoch, ne? Ja, genau. Ja, das ist der Laden. Genau, da ist so eine Türe, da sind die ganz teuren Zigarren drin und da geht er dann immer hin und tut so, als müsste er irgendwas verstauen und guckt dann immer, das ist super, ja. Ja, das ist total geil. Das ist großartig. Ja, aber der Typ ist ganz nett auf jeden Fall. Ja, der macht doch so einen netten Eindruck, aber ich fand das so geil, weil, also ich meine, wir sehen halt jetzt auch nicht, glaube ich, aus wie die typischen Kunden und wir sind halt da so rein und ich wollte halt mal gucken und der Typ hat direkt so hinterher und so. Genau, was machen die jetzt hier? Das ist halt wirklich so, da gehen Leute ein und aus, ja, also die lassen da halt mal hohe dreistellige Beträge liegen, die kaufen dann irgendwie sich noch so eine Havana-Zigarre für, weiß ich nicht, 200 Euro dazu, ja, mit so irgendeinem Whisky oder sowas. Und die sehen dann halt auch immer entsprechend aus. Und wenn dann halt irgendwie so unser Eins da reinläuft, da hat der wahrscheinlich schon, ja, kriegt der Herzklopfen. Ja, genau, so. Was wollen die da oben überhaupt? Da können die gar nicht auskennen hier. Ja, hier gibt es keinen Jack Daniels. Richtig, genau. Habe ich mir mal überlegt, war ich mal mit Freunden da, ob wir den mal irgendwie ein bisschen aufziehen wollen, zu ihm hingehen und so fragen, ob er irgendwie so Jackie Cola oder sowas, ob wir das bei ihm kriegen. Im Fertigmix. Ja. Aber ja, gerade schon bei dem Thema sind das, wollte ich eben noch sagen, zu diesem typischen Whisky-Geschmack. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, ich kenne halt auch Leute, denen ich halt auch mal angeboten habe, einen guten Whisky mitzutrinken und die das trotzdem total schlimm fanden. Und ich glaube, die haben halt einfach einschlägige Erfahrungen mit schlechtem Whisky gemacht und haben aber diesen typischen Whisky-Geschmack noch als negative Erinnerung, sag ich mal, abgespalten. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den Leuten dann, als sie auch wenn der Whisky super ist, aber einfach so im Vordergrund steht, weil dieser Geschmack nochmal da ist und so Erinnerungen an, ja, so Whisky-Cola. Ja, das kann gut sein. Das gibt ja die klassische Geschmacksverirrung, wenn du irgendwie, keine Ahnung, von irgendeinem alkoholischen Getränk halt dann irgendwie da mal über der Kloschüssel hängst oder sowas, dann ist ja bekannt, dass man das danach nicht mehr, also zumindest längere Zeit nicht mehr trinken kann, weil man halt sofort einen Würgereiz bekommt oder sowas. Ja. Schwarzer Wodka. Ah, okay, bei mir ist das Met. Ah, auch ganz schlimm, ja. Nicht mehr, ey. Seit Jahren kann ich das Zeug nicht mehr trinken. Ja, stimmt, ich habe letztens mal irgendwas, ich weiß nicht Met selbst, aber irgendwas, was mich vom Geruch her sehr dran erinnert hat. Und mir wurde es auch so ein bisschen flau. Ja, genau. Das kenne ich eben auch. Ja, und jetzt, Jungen hat auch nicht den guten oder irgendwie nicht ansatzweise guten Met getrunken. Sondern halt den Katlenburger. Ah. Ja, richtig, ja. Katlenburger, wollte ich gerade sagen. Habe ich aber immer selber, habe ich immer selber angesetzt, habe ich nämlich immer den Katlenburger aufgemacht und habe dann irgendwie Thymian und solche Sachen reingeworfen, habe den nochmal eine Woche stehen lassen, dann hatte ich Thymian-Katlenburger. Ja, der gibt wenigstens einen guten Atem. Ja, das stimmt. Habe ich mir immer voll toll gefühlt, weil ich selber mitgemacht habe. Ja, gut. Ja, aber das sind so Sachen und ich glaube, das geht vielen Leuten, die, ich habe, glaube ich, einfach auch nie in meiner Jugend irgendwie so richtig so Whisky-Cola getrunken. Ja, das habe ich glücklicherweise auch nicht, ja, aber ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, ja, weil es muss ja nicht gleich das schlimme Erlebnis sein, dass man irgendwie von dem dann gekotzt hat oder so, aber es reicht halt einfach schon davon, einen Kater gehabt zu haben oder so, dass einfach dieser Geschmack mit was Negativem konnotiert wird, ja. Ja. Das glaube ich auch, ja. Ja, wenn wir gerade schon dabei sind, jetzt mal abgesehen von mit Cola gemischt auf Partys, wo trinke ich denn so einen Whisky sonst noch so? Wir hatten zwar schon, man kann ihn auch zum Essen trinken, aber gibt's da auch irgendwie so, weiß nicht, irgendwelche Anlässe, wo ihr sagen würde, da passt ein Whisky super dazu oder irgendwie sowas? Also ich würde wirklich, das war kein Witz, Whisky geht wirklich für mich immer, muss ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt jeden Abend hier Unmengen Whisky ist klar, trinke, weil ich den brauche. Morgens statt Tee oder Kaffee erstmal Whisky. Ja, nee, aber also ich kann einen Whisky trinken, wenn ich, also so ganz gern, natürlich, wenn ich irgendwie eine gute Musikscheibe höre, dann trinke ich mir ein Glas Whisky dabei. Ja, klar. Oder der Klassiker mit einem Buch oder so. Mhm, ja. Das funktioniert super. Whisky funktioniert aber auch super nach einem Essen als Nachtisch. Okay. Finde ich auch, ja. Hat ja dann auch so diesen, was man so kennt, so von Schnaps nach dem Essen, einfach so ein bisschen die Verdauung oder das Essen im Magen auflockert, ja. Okay, aber was. Dann funktioniert für mich super ein Whisky jeden Donnerstag beim Podcast aufnehmen. Tatsächlich, ja. Das ist auch ein guter Tipp, ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich den meisten, wobei natürlich, sie können mit euch trinken, ne? Das ist stimmt, ja. Nee, aber es ist halt wirklich auch, also was ich für mich ziemlich etabliert habe in der Woche, muss ich sagen, weil das einfach immer dann Donnerstag, dann trinke ich halt das abends einen Whisky mit Max. Das ist schon sehr angenehm. Ich trinke tatsächlich in den meisten Wochen eigentlich so auch Whisky. Manchmal trinke ich dann halt, denkst du, jetzt habe ich mal einen Abend, höre ich halt, wie gesagt, auch Musik oder lese und trinke dann dabei auch gerne mal vielleicht 2, 3. Mhm. Es gibt auch Wochen, da trinke ich nur eben donnerstags im Podcast Whisky. Ja. Und sonst halt gar nicht. Also, wenn ich Lust drauf habe und sofern es nicht irgendwie eine Lust jetzt ständig ist und ich im Prinzip schon in der Gefahr stehe, da eine Sucht abzurutschen, ja, aber wenn ich an einem Abend einfach mal irgendwie die Lust drauf habe, dann ist das eben der Anlass, dann Whisky zu trinken. Da muss nicht viel sonst mit dazugehen. Ja, klar, ja. Aber es hätte jetzt ja sein können, dass das irgendwie so ein, weiß ich nicht, ja, also was weiß ich, ich würde es halt so, zum Beispiel, wenn ich wild essen würde, dann würde ich halt dazu immer einen Wein trinken, tatsächlich. Das fällt mir jetzt so spontan ein und dachte, vielleicht gibt es halt auch irgendwas, wo ihr sagt, da gehört ein Whisky für uns immer dazu. Also das geht einfach nicht ohne. Oder gibt's halt nicht. Ist halt Whisky ist halt, wenn man will, oder? Ja. Also für uns halt. Ja, klar, also es gibt auch Leute, die haben damit Rituale verbunden. Ja, das aber stimmt. Das, ja, gut, das gibt's für ja immer. Ist ja dann einfach der Podcast als Ritual dazu. Eben, wollte ich gerade sagen. Beziehungsweise halt der Stammtisch. Halt auch, ja, das ist also reicht eigentlich auch schon. Gibt's da ja eigentlich so Rituale, die da drin sind. Ja. Genau, aber gibt's auch irgendwie sowas, ich weiß ja nicht, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Whisky trinkt oder so, weiß nicht, wenn irgendwie so, wenn ich mir ein Bier aufmache oder sowas, dann würde ich dazu irgendwie zum Beispiel auch mal irgendwie so Chips essen oder sowas. Gibt's irgendwie was ihr sagt, wenn ihr zum Whisky esst oder esst ihr dazu gar nichts oder ist das egal? Ich hab's am liebsten eigentlich, wenn ich nichts esse, weil jeder Geschmack und alles im Mund, selbst wenn du Weißbrot isst, verändert den Geschmack des Whiskys. Klar, ja. Auf dem Stammtisch bringen aber die Leute meistens so geile Leckereien, dass man da schon mal auch irgendwie was essen muss. Verstehe, also das Shortbread ist jetzt nicht nur zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Was? Shortbread. Ach so, ja, doch, natürlich, klar. English Shortbread, ja, kenn ich. Ja, gibt's da auch, also so Buttergebäck hat einfach. Mm. Dann gibt's öfter mal einen geilen Cheddar aus England am Stück, das kannst du halt auch nicht nein sagen. Ja, natürlich. Passt auch gut, finde ich. Ja. Wollte ich aber gerade sagen, das sind jetzt genauso Speisen, die mir auch im Kopf rumgeschwebt sind, ja? Also irgendwie so schottisch-englische Speisen, also gut, jetzt vielleicht Haggit nicht gerade, aber ja, so das, Die müssen natürlich auch schon so eine gewisse Stärke, sag ich mal, im Geschmack haben. Also so Shortbread schmeckt ja schon sehr süß und sehr butterig. Ja. Und Cheddar sehr kräftig für den Käse, also wenn er gut ist jetzt. Weil das muss halt einfach gegen Schnaps ankommen, wenn man das kombiniert. Ja, und das ist nicht ganz so einfach vielleicht wie gegen einen Wein oder ein Bier anzukommen, stimmt, vom Geschmack her. Also dann kann ich, also wir verkosten ja dann immer auch mal irgendwie so 15 Whiskys an dem Abend. dann kann ich zum Neutralisieren zwischendrin gerne, wie heißt das, die Oatcakes. Oatcakes, ja. Empfehlen. Das sind irgendwie so Haferkekse. Und die sind wirklich, also die töten jeden Geschmack in deinem Mund. Das ist total abgefahren. Die sind halt nicht süß, die sind einfach das so ein bisschen wie, das ist wahrscheinlich nicht viel mehr als Wasser und Hafermehl zu Keksen gebacken. Okay. Das ist so ein bisschen wie Staub, aber angenehmer. Also die neutralisieren wirklich ganz, ganz extrem Geschmäcker, die du vorher im Mund hattest. Das ist gut zu wissen. Und helfen natürlich dann einfach, sag ich mal, unvorbelastet zu probieren den nächsten Whisky. Auf jeden Fall finde ich die mal sau cool, weil die sind wirklich so, machst du nochmal so eine Null drin, zwischendrin. Ja. Also ja, wirklich so. Ja. Weil sonst hast du ja dieses Ding, dass halt an irgendwann auch die vorherigen Whiskys den jetzigen sozusagen beeinflussen dann. Ja, das hast du auch ganz schnell, wenn du halt große Schlücke nimmst und nichts wegkippst. Ja, also ist klar, bei so einem Whisky stammt dich irgendwann hinten raus. Gut, das, ja, klar. Kann man noch sagen, das schmeckt mir jetzt oder nicht, aber da ist dann die Sensorik einfach vom Alkohol auch schon. Ja, ist klar, nach 15 Gläsern Whisky, ja, natürlich. Also, und die 15 Gläser trinkt man ja nicht ganz, ne? Man probiert mal und dann ist auch beim Stammtisch kein Problem, den Rest einfach wegzuschütten, weil bei aller Liebe, aber 15 Schnaps muss man jetzt ja, das, wirklich nicht auf Teufel komm raus in sich reinschütten. Ja, aber trotz allem hast du einfach irgendwann auch, ja, merkst den Einfluss vom Alkohol und kannst es nicht mehr wirklich sinnvoll, sage ich mal, sensorisch untersuchen. Dann kannst du sagen, okay, der schmeckt mir jetzt noch und ich habe daran Spaß an einem geselligen Abend. Bei den letzten drei Whiskys, aber ja, okay. So ganz genau schließt man die dann nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch für Zuhörer jetzt das Perfekte. Ja. Whisky geht einfach immer. Das, ja, das genau. Finde ich ist eine gute Voraussetzung. Das kann ich so unterschreiben. da können wir uns eigentlich, wenn es immer geht, könnten wir eigentlich auch den zweiten. Den zweiten. Mal. Als kleiner Tipp vielleicht, dass du einmal kurz dein Glas. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ja genau. Genau, machst du einfach einen Schluck Wasser rein, schwenkst das einmal durch, trinkst das aus. Dann machen wir das doch mal. Weil, Tipp vom Profi. Ja, ja. Pro Glas Whisky ein Glas Wasser. Ah, okay. Das hilft, ja. Das hilft und ist auf jeden Fall gut. Das ist echt krass, wie es immer noch riecht. Unglaublich. Riecht. Ja, also wenn du jetzt so ganz, sag ich mal, das reinigen willst, kannst du das halt dann mit dem Wasser und dann wischst du das aus. Aber wenn da jetzt so ein paar Tropfen Wasser drin sind, dann ist das schon okay. Ja, ich werde es ausschlürfen und dann ist das passend. Ja. Das ist auch nicht so ganz so much, weil der hat ja jetzt auch tatsächlich 48% Alkohol. Und dem macht das Wasser dann noch nicht ganz so viel. Das heißt, damit diesen Effekt verfolgen sozusagen. Ich kann ja mal vorstellen, wir haben jetzt einen Lafroig Quarter Cask. Gut, dass du das Wort jetzt ausgesprochen hast. Ja. Ja, ist halt diese komische schottische Gälisch ist das, ne? Gälische Sprache. Ja, Gälisch, genau, ja. Ja. Ja, das muss ich sagen, ich glaube, das ist der Podcast-Whisky bei uns, weil das ist jetzt das dritte Mal, dass wir den im Podcast haben, aber der ist halt einfach echt gut. Und wir haben den auch in unserer ersten Folge getrunken. Oho. Genau, haben wir in unserer ersten Folge getrunken. Das ist ja dann damals wirklich noch, historisch. Sehr unprofessionell. Haben wir auch super geil aufgenommen, ey. Das war wirklich ätzend. Lag da ein iPhone auf dem Tisch, oder? Nee, mit zwei Laptops und zwei Headsets und nachher die Spuren. Jawohl, super. Finde ich gut. So müssen Podcasts entstehen. Super. Ja, war super cool. Gründerzeit. Ja, muss doch auch mal sein. Ist doch super. Ja. Nee, und dann haben wir den aber vor ein paar Wochen irgendwann mal. Das ist schon ein bisschen länger her. Oder ein paar 40. Folge oder so. Ja. Haben wir den nochmal probiert. Ja, und jetzt nochmal, weil wir einfach gedacht haben, dass halt der jetzt auch nochmal einen Gegenpol zu dem Glendiewood ganz gut bildet. So. Und ich habe den tatsächlich halt auch fast immer zu Hause. Der ist auch nicht so super teuer, der kostet auch irgendwas. 35, glaube ich, steht hier. Ja. Ah. Ja. Ist ein bisschen teurer geworden, das merkt man bei vielen Whiskys, weil Whisky halt ganz gut geht momentan und da wird ganz gerne mal ein bisschen draufschlagen. Ich habe den schon mal für 27 mit zwei Gläsern gekauft, auch kurz vor Weihnachten dann. So. Das sind immer so, und das sind auch so Angebote, die gab es bei uns zum Beispiel auch im Real, also im Supermarkt. Ach so, echt? Okay. Das sind jetzt auch zum Beispiel zwei Whiskys, die findet man mittlerweile, denke ich, in relativ vielen Supermärkten. Okay. Oder zumindest ein bisschen besser sortierten Supermärkten. Das ist gut zu wissen, ja. Da können wir jetzt ja gleich, ich jetzt mal gleich riechen, aber dann können wir ja gleich nochmal schauen, ob wir vielleicht noch den Hörern mal so ein paar irgendwie Tipps oder Links oder irgendwas an die Hand geben können, wo man so Whisky dann gut beziehen kann. Ja, genau. Gerne. Ja. Gerne. Ja, wenn du ausgeschenkt hast, ich habe schon ein Whisky im Glas jetzt, ja. Dann wirst du merken, dass er völlig anders riecht wie der Vorige. Ja, das ist absolut richtig. Der erinnert mich jetzt so ganz spontan an Rauchfleisch. Ja, das ist für viele die erste Assoziation. Also ist halt ein getorfter Whisky, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, und wenn du dran riechst, darfst du ja mal ein bisschen... lassen wir dir den Vortritt, was du so in deiner Nase hast. Das Rauchfleisch ist echt dominant. Ist irgendwie so, also es ist halt nicht nur das Geräucherte, sondern es hat irgendwie eine Note von Fleisch, irgendwie so Speck oder sowas, würde ich jetzt sagen. Ja, so geräucherter Speck, das hilft immer schon ganz gut. Ja, und halt so, ja, wirklich so Asche, so. Ja, ja, genau. Also irgendwas ist noch. Lagerfeuer, ja, genau. Ja, Asche. Ja, ist, so. Genau, also es ist irgendwie, ist, ich verbinde das Ganze jetzt gerade so ein bisschen mit freier Natur irgendwie, tatsächlich. Also irgendwie ja. So Wald oder so, ja, man macht ein Lagerfeuer und da hängt dann irgendwie noch der Räucherspeck drüber oder sowas. Also das würde sich jetzt bei mir da so ergeben, ja. Ja, und ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, weil ich eben nochmal drüber gelesen habe, was wie der Whisky sein soll, aber ich habe tatsächlich wirklich ein deutliches Bananenaroma drin. Banane? Ja, so eine Fruchtigkeit. So eine fruchtige nicht Banane. In Richtung Apfel oder so geht, also nicht in so Apfelbirne-Richtung, so nicht eine saure Frucht. Ach so, sondern so eine matschige Frucht. Ich probiere jetzt einfach mal, vielleicht schmecke ich dann ja Banane. Du kannst mal probieren, ja. Übrigens noch eben beim Glenlivet, da hatte ich am Anfang so einen ganz leicht Wurstgeschmack mit drin und hinten raus noch ein bisschen Vanille. Was, ein Wurstgeschmack? Nee, Zitrusgeschmack. Zitrus. Aber bei dem anderen, bei dem Glenlivet. Ja, genau, ja, habe ich mitbekommen, ja. Aber bei Zitrus hat gerade der Mumble ein Bit verschluckt und deswegen habe ich nur vermammelt. Wurst verstanden. Genau, vermammelt. Eieiei, das ist ja... Aber das ist jetzt, also in meinem Mund ist gerade echt wie, ich weiß nicht, so ein Landjäger oder irgendwie sowas essen. Das hat total was von Fleisch. Ich wette, Vegetarier wird es nicht mögen. Das ist ja total interessant. Ich hätte ja jetzt irgendwie gewettet, da hat irgendwie einer, weiß ich nicht, der hat einer Fleisch mit in den Whisky fast geworfen oder sowas. Das ist ja echt krass. Ja, vielleicht so eine tote Pappe oder so. Ja, lecker. Also wenn die so schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Will ich nicht wissen, was in meinem Landjäger drin ist. Okay, das will ich auch so nicht wissen. Aber ja, also das, also ich weiß nicht, Banane kriege ich nicht raus. Aber ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Das ist einfach so, man hat zuerst ganz stark dieses Rauchige, was so ein bisschen an Speck, Rauchfleisch, irgendwie sowas erinnert. Und dann aber so im Abgang wird's ein bisschen fruchtiger oder irgendwie sowas. Also fruchtige Süße. Genau, ja, genau, süßlich, so. Ja, genau. Also er bleibt nicht durchgehend so rauchig. Er verändert sich nochmal ins Süßlichere, so. Ja. Ich bin gerade fasziniert, dass ihr müsst mal was sagen. Wir müssten halt mal. Also ich habe die Süße zum Beispiel, wenn ich den Schluck erstmal im Mund nehme, dann liegt die Süße erstmal direkt am Anfang auf der Zunge bei mir. Okay. Wenn ich ihn dann so ein bisschen bewege, dann kommt dieses torfige Raucharoma nach und nach immer ein bisschen deutlicher. Mhm. Und bleibt dann auch im Abgang natürlich lange da. Aber irgendwann ist diese Süße dann auch wieder da einfach. Und das ist was ich an dem Whisky speziell jetzt einfach sehr schätze, dass diese Kombination aus der Süße und dieser leichten Fruchtigkeit oder so einer fruchtigen Süße auch, also die finde ich jetzt auch überhaupt nicht im Vergleich einfach honigmäßig, wie eben beim Glenlivet. Ja, nee, genau, das ist nicht. Ja, einfach nur, um zu sehen, so kann, also süß allein wird es da als Beschreibung nicht machen, richtig, sondern man braucht ein bisschen noch eine Metapher. Und selbst süß-fruchtig wird es auch noch nicht reichen, weil... Nee, weil es ist halt eben nicht wie, also genau, nicht so, es gibt ja auch Frucht, die ist süß und hat gleichzeitig noch Säure mit drin. Genau, ja, aber das fehlt hier komplett. Ja, richtig, ja, stimmt, genau, ja. Und vielleicht ist deswegen Banane noch so ein bisschen eine Assoziation, weil Banane eben als Frucht keine Säure hat, oder? Das stimmt, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Und diese Kombination, also dass sich das sehr gut zusammensetzt und dann eben später auf der Zunge oder später auch einfach als Geschmack kombiniert, dieser Rauch und dieses die Süße, das mag ich einfach unheimlich gern an dem Whisky. Weil ich habe das auch schon bei Whisky gehabt, das war wirklich einfach dissonant. Also du hast beide Geschmacksart oder Geschmacksrichtung gehabt, also dieses Rauchige und das Süße, aber die waren nicht irgendwie zusammen kombiniert gut, sondern die haben so wirklich gegeneinander angeschmeckt, sag ich mal. Okay, ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Ich fand halt den ganz gut, also wir haben halt jetzt zwei wirkliche Gegensätze. Ja, auf jeden Fall, gehabt, ja. Um halt Anfängern und du ja auch noch nicht so viel probiert hast. Nö, absolut nicht, ne. Einfach mal ein bisschen zu zeigen, was halt geht. Ja, also. Ja, das ist auch wirklich spannend, weil ich hatte jetzt so erwartet, So vom Geruch her so, ja, okay, ne, ich hatte ja vorhin gesagt, Connemara, so kenne ich schon, torfig, rauchig, ja, das kenne ich jetzt bestimmt schon. Aber das schmeckt einfach maximal anders. Also das, ja, das ist wirklich spannend. Und vor allem, wenn man mit diesem Whisky-Grundtonus leben kann, dann hat man hier ja auch wirklich so die verschiedenen Nuancen, ja. Also der erste, der war jetzt ja wirklich sehr süßlich im Verhältnis. Wenn da jetzt jemand eher so auf sowas steht, dann wird der da ja wahrscheinlich auch nochmal 500.000 Whiskys finden, die irgendwie in die süßliche Note gehen. Und der eher auf rauchig-torfig steht, der findet jetzt halt nochmal zigtausend für die rauchig-torfige Ecke. Ja, ja. Absolut. Ist ja schon also spannend, ja. Sind so viele Möglichkeiten. Also ich schätze jetzt mal so, also wurde mir auch, die Zahl wurde mir von außen zugetragen, dass ich so um die 300 Whisky probiert hätte. Voilà. und also es ist noch lang halt nicht alles. Also okay, habt ihr so eine grobe Vorstellung, also, wie viele man so, also boah, keine Ahnung, also ich habe. Die Sache ist ja zum Beispiel einfach die, das sind jetzt Standardabfüllungen, die immer sehr ähnlich schmecken, aber es gibt ja auch Abfüllungen, die wirklich auf einem Fass sind. Gut, ja, und die sind halt einzigartig auch einfach. Ja, klar. Oder ja, klar. Ich habe zum Beispiel einen Whisky mal gekauft gehabt bei einem kleinen deutschen Händler, der hat halt ab und zu ein Fass gekauft in Schottland, hat die abfüllen lassen. Aha. Darfst du auch nur, Scotch darfst du nur in, musst du in Schottland halt auch abfüllen lassen. Ach so. Darfst du nicht im Fass quasi ausführen. Ah, okay. Sondern nur in Flaschen. Darf ich es im Fass einführen? Damit du da, was? Darf ich es im Fass einführen? Also, dass ich praktisch. Nee, du darfst da nur kein Fass aus Schottland raus, glaube ich. Ah, okay. Ein leeres Fass, aber keins, was eben den Whisky drin hat. Ja, klar. Ja. Okay, alles klar. Und der hat halt aber Einzelfässer bei Destillen gekauft und hat die dann abgefüllt und verkauft. Und ja, da war, ich habe einen Whisky bei dem gekauft, der war überragend. Das ist einer meiner absoluten Lieblingswhiskys. Den kriege ich nur nie wieder so, weil das war halt ein Fass und das hat genauso geschmeckt. Und er hat dann auch nicht noch zwei andere gekauft oder so, sondern das war halt eine einmalige Sache, sage ich so. Okay, ja, das. Und da gibt's natürlich ewig viele Sachen, die kriegt man, also, die sind halt auch nicht immer wieder verfügbar, sondern die sind halt einmalig verfügbar und dann halt nicht mehr. Und okay, ich beginne zu verstehen, da gibt's nicht einfach so eine Zahl, sondern das geht gegen unendlich im Endeffekt. Genau, weil, das, ja. Ja. Aber das ist ja dann auch eigentlich das Spannende daran, weil nicht nur, dass du immer wieder die neuen verschiedenen Whisky-Sorten entdeckst, sondern du entdeckst ja eben auch die verschiedenen Nuancen dann zum Beispiel von einer Brennerei. Ja, genau, wir haben zum Beispiel, ich bin heute wieder Werbung machen für den Stammtisch, zum Beispiel diesen Monat ist Stammtischthema nur eine Whiskys einer Destille und wir haben mittlerweile schon, also es ist riesig viel die Liste mittlerweile geworden. Ach ja, ich sehe das hier gerade, Springbank, oder? Ja, genau, Springbank ist die Destille, die ist übrigens, also kann ich sehr empfehlen, die haben eine sehr breite Garage und auch wirklich gute Whisky. Mhm. Ja, und da werden wir uns mal nur mit der Destille beschäftigen. Ja, und das ist ja natürlich, jetzt sehe ich es gerade auch, ist ja eigentlich auch naheliegend, dass natürlich die ganzen unterschiedlichen Jahreszahlen ja auch schon jede Menge ausmachen. Also du kannst einfach so ein Springbank mit 10, 15, 12 Jahren, 17 Jahren haben und die schmecken vollkommen anders, obwohl sie ja jetzt theoretisch gleich sind, bis eben auf die Anzahl der gelagerten Jahre. Ja. Das, okay, ja, ich verstehe, da wird's, da kann man ewig dem Hobby nachgehen. Ja, absolut. Ist aber auch das Schöne dran, oder? Sonst sitzt du irgendwann hier und dann, so, sind wir alle durch. Ja, das ist, wird leider nicht passieren. Ja, freu dich doch. Oder eigentlich ganz gut, ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, dann können wir doch gerade mal an der Stelle mal sagen, wo kriegt ihr euren Whisky so her, wenn ihr den euch zulegt? Jetzt mal. Vielleicht jetzt gar nicht diese Proben, sondern tatsächlich Whisky in der ganzen Flasche, die ihr euch irgendwie kauft. Ja, also wie gesagt, so einfache Standardabfüllungen wie die zwei, die wir jetzt hier probiert haben, findet man mittlerweile, weil es eben ja, wie gesagt, auch relativ geboomt hat die letzten Jahre mit dem Whisky, auch in Supermärkten immer mehr oder auch in Getränkefachhandlungen, sage ich mal, da kann man ja auch einfach mal sich informieren, ob es das in der Stadt gibt. Ansonsten auch preismäßig lohnt sich natürlich immer im Internet zu schauen. Mhm. Da gibt's auch zahlreiche Anbieter, die... Sollen wir da was nennen? Ja, also wenn ihr so einen Anbieter eures geringsten Misstrauens habt, warum? Also richtig bekannt und groß ist halt whisky.de. Ja, das aber halt, den finde ich persönlich nicht so gut. Also, aber... Also, aber man wird natürlich trotzdem, wenn man sich da informiert, darüber stolpern, einfach weil die URL schon so eindeutig ist. Ja, ja, wollte gerade sagen, whisky.de ist halt obvious, ne? Da, ja. Ja. Was ich sehr, sehr gut finde, ist Wein- und Getränkewelt Weiser. Okay. Die haben ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Angebot an Whisky, aber auch an allem anderen Scheiß. Also die haben wirklich ein Riesensortiment und ziemlich gute Preise im Whisky und halt auch ganz gute Beschreibungen zu den Whiskys, die nicht die Standardtexte auf den Kartons sind, sondern da steht halt nochmal was dabei. Ich gerade mal schauen. Gott, die haben alleine schon 1624 Whisky. Das ist ja schon da. Und da kannst du halt wirklich dich schön durchklicken. Eieiei, da, ich sehe schon. Farbe, helles Stroh, Aroma, leicht und aromatisch, Anflüge von Farn, Löwenzahn und Kaugummi. Großartig. Ja. Das ist super. Da kann man ja allein schon einfach die Beschreibungen sich durchlesen, da hat man ja schon Spaß daran. Ja, und also die finde ich ganz gut. Ja, doch. Dann wäre, in München, weiß ich nicht, da gibt es bestimmt auch irgendwelche kleinen Whisky-Läden. Ja, klar, lokal gibt es bestimmt immer irgendwie was, ja. Aber ich denke jetzt, also wenn man halt so URLs oder Homepages empfehlen, dann hat halt jeder was davon, weil wenn ich jetzt aus München komme, dann weiß ich halt jetzt, wo ich hingehen kann. Ne? Aber auch noch als Tipp an alle, die irgendwie entweder aus der Region Trier oder irgendwo aus Rheinland-Pfalz kommen oder mal nach Luxemburg auf Durchreise fahren zum Tanken. Auch in Luxemburg gibt es gerade in Wasserbillig, das ist so ein kleines Dorfstadt, wo es Unmengen an Tankstellen gibt, in Grenznähe. Und da gibt es auch zum Beispiel die Tankstelle Wolters, die haben halt auch einen Shop mit relativ vielen, also wirklich viel Whisky und großen Auswahl auch und zu guten Preisen. Und die sind alle echt 5 bis 10 Euro günstiger als im Internet. Wow, okay. Ja. Das ist eine Tankstelle, das ist ja echt überraschend. Die haben, glaube ich, auch eine Internetseite und verschicken auch. Ach was. Okay. Wie hieß die? Also irgendwie Walter, also W-O. Wie Walter, nur mit O? Ach. Wasserbillig, mal irgendwie googeln. Ich glaube, die haben auch einen Shop. Ist halt echt einfach eine Tankstelle. Walters Discount-Tankstelle. Und die haben auch einen Online-Shop. Halt einfach irgendwie... Gut, die haben natürlich einfach eine andere Whisky. Besteuerung auf Alkohol in Luxemburg nochmal ein bisschen. Ach ja, klar, natürlich. Ja, das muss man mitbedenken. Okay, verstehe. Ich glaube, die finanzieren es auch so ein bisschen damit gegen, dass sie halt dadurch Leute auch zum Tanken. Ja, ja, das stimmt. Das glaube ich auch, ja. Das ist wie eine Zeit lang gewesen, da gab es irgendwie, wie hießen denn die? Benson & Hedge, diese Zigarettenmarke, die gab es irgendwie, die gab es in Deutschland nicht. Und dann haben halt die ganzen Tankstellen, die an der Grenze zu Deutschland in Österreich und Schweiz halt waren, haben die immer in Massen gehabt, weil die halt dann stangenweise die Dinger verkauft haben. Und dann ist auch immer jeder rübergefahren und hat da dann getankt und war eigentlich wahrscheinlich nur wegen den Zigaretten da. Ja, und das ist in Luxemburg ja das Gleiche. Also die haben ja Kaffee, Zigaretten, Alkohol und Benzin natürlich auch. Ja klar, aber mäßig überall weniger Abgaben drauf und dementsprechend sind die Preise auch etwas freundlicher als hier, sag ich mal. Ja klar, ja. Ja gut, ich denke, da haben wir ja dann auch schon mal Anlaufstellen, weil sonst ist man nachher nur wieder überfordert, wo man jetzt bestellen möchte. Ja, und, da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, können wir ja irgendwie dann unter der Folge verlinken nochmal. Genau, ja, das machen wir. Whisky ist ja auch was, dass man nicht jeden Tag kauft und dementsprechend muss man nicht ständig drauf zurückgreifen. Da reichen dann ja auch ein, zwei solide Quellen. Eben, genau, das denke ich doch auch. Da wird man jetzt ja nicht, da bestellt man jetzt nicht jeden Tag. Und wenn ich das jetzt hier schon auch so sehe, so auf dieser Getränkeweltweiser, da sind ja auch wirklich, da sind auch schon alle Preisklassen vertreten. Sag ich mal. Ja, so. Natürlich. Ja, aber das ist dann auch schon spannend, finde ich. Aber das auch als Tipp, also es gibt so viele Whiskys, die wirklich überragend gut sind, zwischen 30 und 40 Euro, kann man sich erstmal austoben, bevor man dann auch in diese höherpreisigen Sachen geht. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich alleine habt ihr jetzt ja schon 2 Whiskys, die ihr allein deswegen schon kaufen müsst, weil ihr dann nochmal die Folge hören müsst, um mitzuraten oder schmecken. Ja, das ist eigentlich schon, finde ich, das Das sollte jetzt schon Pflicht sein für jeden Hörer, dass er sich jetzt ein Glenlivet und ein, oh Gott, ich kann es gar nicht mal aussprechen, Lafroig, okay. Ja. Ja, jetzt waren wir natürlich stumm. Wir hätten natürlich vorher irgendeinen Händler anschreiben sollen und dann hätten wir diese Masken. Stimmt, genau. Wir hätten jetzt so einen Affiliate-Whisky-Link machen können. Ja, genau. So. Und dann hätten wir 25% jeder Flasche wäre dann an uns gegangen. Bestimmt, ja. Und vor allem, weil jetzt auch jeder Hörer so drauf sein wird, sich gleich so eine ganze Flasche von so einem Whisky zu kaufen. Vor allem, wenn er zwei ganze Flaschen. Das ist noch besser, ja. Und man muss ja auch dann sehen, wir schmeißen ja dann unsere Hörer zusammen und die 5000 Leute, die dann die Sachen bestellen. Alle? Ja, natürlich, ja. Mit Glas, versteht sich. Mit Glas. Ja, und und die laden vielleicht noch Freunde ein. Stimmt, ja. Und die kaufen aber auch alle eine eigene Flasche. Weil die sind alle egoistisch. So ist das nämlich, ja. Ja, und außerdem ist ja, also die Tagesdosis ist eine Flasche pro Abend. Also von daher. Genau, ja. Ihr habt das jetzt vorhin natürlich nur ne, so gesagt für die. Wir spielen das immer ein bisschen runter. Ja. Ich muss natürlich noch so ein FSK 18 Label für die Folge verhängen, weil wir konsumieren hier Drogen, ja, live. Genau, explizit im Internet. Genau, explicit Tag bei iTunes machen wir dann noch. Habt ihr den auch für euren New Spirit Cast? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich habe nämlich mitbekommen, dass das iTunes auch selbstständig vergibt. Ich habe für einen Podcast habe ich den einfach bekommen. Ich habe den nie angemacht. Der war einfach plötzlich da. Ja. Nee, ist wirklich so. So kommt es auch. Da muss echt so ein Praktikant sitzen, der sich das anhört und es dann irgendwie anschaltet oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was ein ätzender Job, ey. Auch, also wenn ich ganz ehrlich, wenn ich für das Podcast hier bezahlt werden würde, da würde ich gut verdienen. Ja. Aha, nicht bei allem. Achso, ja, okay, stimmt, scheiße. Okay, das ist ein Argument. Ja, gut, ja. Ja, wobei, mein Gott, dann sagst halt, gibt's halt einen Stern und explicit und dann ausmachen, nächster, so. Ja, stimmt. Da kannst du eine ganz schöne Anekdote gerade noch erzählen. Es gibt hier in der Nähe eine Firma, die recht führend in einem kleinen Dorf recht führend sind, da drin DVDs zusammenzuschneiden und zwar Bild- und Tonspuren. Und die stellen immer junge Leute ein, um das dann halt zu gucken auf Fehler. Und es hört sich erstmal super an, weil man wird dafür bezahlt, Filme zu gucken. Das hört dann auf, spaßig zu sein, wenn man zum 10. Mal den gleichen alten James Bond guckt und dann aber auf Polnisch. Gerade in Osteuropa wird ganz gerne mal so synchronisiert, dass es einer macht. Ja, ich weiß, ich kenne das. Der spricht dann einfach alle und auch noch über die Lippenbewegung drüber. Ja, so Grundausweis. Ja. Okay. Da kenne ich. Und da hat es dann auch spaßig zu sein. Sowas hat halt immer Vor- und Nachteile. Ja, das ist immer, ne? Wenn was zu verlockend klingt, da ist immer ein Haken dran. Immer. Genau. Ja, dann muss ich jetzt ja eigentlich zum Abschluss mal noch die obligatorische Frage stellen. Was sind denn eure oder was ist euer Lieblingswhisky? Lass mal den Max nochmal den Vortritt. Okay, einmal den Glenbirtie, den ich ja eben erwähnt habe schon, als ich davon gesprochen habe, dass ich bei einem Deutschen mal was gekauft habe. Der ist ja leider für immer verloren. Also da habe ich mir das ist dann auch wieder so ein Anlass, da habe ich den letzten Schluck von getrunken, nachdem ich meine Bachelorarbeit fertiggestellt hatte. Ah, okay, ja. Das leuchtet das ein. Das war dann so ein Anlass, da habe ich dann wirklich gedacht, okay, jetzt kann man auch den letzten Schluck davon opfern. Und dann haben wir mal noch auf einer Whisky-Messe einen Highland Park probiert. Der war 21 Jahre alt, glaube ich. Auch mit einem Sherry-Finish. Und der war einfach fantastisch. Aber der lag leider auch pro Flasche dann im dreistelligen Bereich. Deswegen habe ich den nie als Flasche angeschafft. Aber der war auch wirklich, wirklich überragend. Wenn man auf so eine Whisky-Messe geht, dann zahlt man da dann auch irgendwie was fürs Glas oder zahlt man da so einen Pauschaleintritt und trinkt da dann? Also wir waren in Limburg auf der Whisky-Fair, da zahlst du beides. Da zahlst du einen Eintritt und fürs Glas. Okay, super. Ja. Und wenn du so einen dreistelligen Whisky hast, was muss ich dann da für ein Glas so? Also für 2 Cl so. 7 Euro, glaube ich. Ja, geht noch. Also ist okay, aber. Ja, gut, klar. Wenn man wir haben uns Tag die auch geteilt. Ist, wir haben uns die halt geteilt, Whiskys, weil dann halt jeder 1 Cl quasi. Aber ich kann. Auf der einen Seite ist so eine Whisky-Messe super interessant, aber es ist furchtbar anstrengend. Also ich kann es wirklich. Man probiert halt nicht einfach in Ruhe, während man irgendwo sitzt, sondern da stehen halt sehr viele Leute rum und es ist laut. Also ist halt schon ein krasses Event, aber also, ja. Ist ein zweischneidiges Schwert. Ja gut, das ist ja leider oft so. Ich war auch mal auf so einer Feinkostmesse, wo es halt irgendwie auch so viel Essen gab und sowas. Und da war auch das Gleiche. Da standen halt dann irgendwie 5000 Leute um so einen Stand rum und alle wollen sie mal probieren. Und dann standst du halt auch, hast dein Probierhäppchen geschnappt, bist du irgendwie ins nächste Eck gelaufen. Und dann hast du dir auch zweimal überlegt, ob du das kaufst, weil du dann nämlich wieder ewig hättest anstehen müssen und so. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin am 16. jetzt auf der ProWein, das ist die weltgrößte Weinmesse in Düsseldorf. Und ich glaube, das wird auch ziemlich Amok. Also ich kann mir vorstellen, es wird ziemlich anstrengend. Aber ja, falls wir die vorher noch publishen, wenn jemand am 16. auf der ProWein ist, soll mich mal auf Twitter anschreiben. Ich trinke gerne mal ein Schöpfchen Wein mit dir. Ja, da ist werden wir vorher auf jeden Fall noch raushauen. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, genau, was ist denn dein Lieblingswhisky? Ach so, mein Lieblingswhisky, genau. Den haben wir in Folge 50 probiert, okay, wo wir einen fantastischen Gast hatten und einen noch fantastischeren Whisky. Das ist der Longbow Tokai, den es auch zum Glück nächste Woche im Stammtisch gibt, wo ich echt voll scharf drauf bin, weil es, also das ist halt von der Springbank Distille eine rauchige Abfüllung, die dann in einem ungarischen Süßweinfass lag. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so abgedreht im Geschmack. Das war wirklich, also du hattest Rauch, du hattest Süße von dem Wein, noch irgendwie ganz abgefahrene anderen Aromen und irgendwie, ja. War einfach wahnsinnig gut. Okay, dann kann man da ja dann auch schon mal dem geneigten Hörer oder vielleicht auch schon ein bisschen Whisky-bewanderten, vielleicht dann mal so ein auch Podcast und Whisky-bewandert, genau, dann mal so ein Lieblingswhisky von euch ans Herz legen. Und für, ja, also, ja. Ja, also die beiden, die wir gesagt haben, die es noch gibt, also ich glaube den Highland Park, den du hattest, den gibt's auch noch. Ja. Und den Longbow, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das war halt auch nur ein Fass, so, also ja. 200 so. Noch irgendwas Flaschen oder so. Der Highland Park war übrigens von Signatory. Das ist ein unabhängiger Abfüller, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen. Das sind einfach Firmen, die kaufen Fässer von den Destillen auf und füllen die dann ab und müssen ja aber keine Standardabfüllungen machen oder so, sondern sind dann ein bisschen freier und konnten dann halt eben auch einfach einzelne Fässer abfüllen schon und die verkaufen als Einzelabfüllungen auch in der Zeit, als das noch nicht so groß im Kommen war, sag ich mal, mit dem Whisky. Heutzutage haben die es auch schwerer, weil die Destillen einfach ihre Fässer nicht mehr so einfach rausgeben. Aber da, die haben ja über die Jahrzehnte da einige Schätze angehäuft und da findet man auch einfach interessante Sachen, die man so vielleicht bei den Destillen selbst gar nicht bekommt, die einfach ein bisschen spezieller sind und ein bisschen interessanter, wenn man sich schon einen Überblick verschafft hat. So. Genau, ja, also dann wieder vor Experten oder fortgeschrittenen Modus. Genau. Okay. Ja, dann glaube ich, haben wir jetzt auch wirklich für irgendwie auch nur halbwegs nach dieser Folge, wenn sie nicht abgeschaltet haben, interessierten Menschen alles an die Hand gegeben, um sich weiter mit dem Thema zu befassen und für alle, die vielleicht keinen Geschmack dran haben, trotzdem einen Einblick gegeben in, wie so ein Whisky da funktioniert und wie der gemacht wird und das alles, wie man den trinkt und so. Deswegen, ja, sage ich einfach mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, so im Vergleich bewanderte Menschen zu so einem Thema zu bekommen, die auch noch Podcast-Erfahrung haben, denen man nicht erklären muss, wie man einen PC bedient, dann bin ich da doch immer froh. Ja, und das heißt natürlich jetzt für alle, die jetzt auch so Spaß an dem einfach so Gespräch und so gefunden haben, die können ja dann natürlich bei den New Spirit Casters reinhören, weil man muss ja da nicht immer den Whisky mit verkosten, sondern kann euch ja auch einfach dabei zuhören, was ihr so davon erzählt. Ja, wir haben ja auch Kapitelmarken, kann man den Whisky-Teil überspringen. Ah, guck mal, ja, das ist so zum Beispiel, ja. Ja, wir haben tatsächlich, wir haben Hörer, die hören nur den Whisky-Teil und wir haben Hörer, die hören nur den Laber-Teil. Echt? Also es ist wirklich abgedreht. Also. Das kenne ich aber auch, beim Film-Podcast gibt es auch Menschen, die überspringen zum Beispiel immer die News am Anfang, weil das denen egal ist und so und springen direkt zu den Kritiken und so. Ja, das wird irgendwie in, ja, das heißt, ihr könnt also auch, wenn ihr euch jetzt sagt, Whisky war jetzt vielleicht doch nichts für mich, könnt ihr aber noch beim New Spirit Casters reinhören und den amüsanten Unterhaltungen zu zum Beispiel den, weiß ich nicht, folgenden Stammtischen. oder ja, Filme, Serien, Sport. Ja, stimmt, habe ich schon gemerkt. Comics und Musik ist häufig bei uns Thema. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Alkohol, Musik, eben. Comics, Fernsehen, finde ich, klingt gut. Ja, finde ich auch. Ja, das sage ich nochmal danke und ja, vielleicht irgendwann hört man sich, sieht man sich mal, keine Ahnung, schauen wir mal. Gerne. Ich bin ja vielleicht auch demnächst nochmal in München. Stimmt, dann genau, sollten wir das nochmal. Dann lasse ich mir nochmal einen guten Whisky empfehlen oder so. Sehr gerne. Ja. Also, dann sage ich nochmal danke und bis dann. Bis dann. Bis dann.